Dann legt mal los. Ja, dann fange ich vielleicht an. Also ja, herzlich willkommen zum Mumble, zum ja, Antrag an den Landesparteitag von Christoph und mir zum Thema ständige Mitgliederversammlung. Ich fange vielleicht am besten mit der Begründung ein bisschen zuerst an. Also es hat sich ja durchaus gezeigt, dass die Basisdemokratie bei uns auch einen Flaschenhals darstellt, wenn man ja aktuell Position ziehen will, zum Beispiel, ohne irgendwie die Basis zu übergehen, dann fehlt so ein bisschen der Prozess, wie man das richtig angeht. Und ja, klar kann man online halt immer gucken, sich auszutauschen und Mailinglisten und Co., aber so richtig verbindlich ist das halt alles nicht. Und ja, der bekannter Ansatz dazu wäre, eine ja, Online-Version des Parteitags zu haben, der in der Lage ist, eben auch Beschlüsse zu fassen. Und das läuft ja unter dem ja, Stichwort ständige Mitgliederversammlung. Und einen entsprechenden Antrag stellen wir jetzt für den ja, Landesverband Baden-Württemberg. Erstmal geht es darum, überhaupt die Satzung in einen Zustand zu bringen, die es uns erlaubt, überhaupt so einen Online-Parteitag zu haben oder eben eine sogenannte Landesmitgliederversammlung. Wir haben uns da an dem Vorbild Mecklenburg-Vorpommern orientiert, die das zuletzt erst beschlossen haben. Wichtig bei dem Antrag ist, das ist eine Satzungsänderung, die uns erstmal in die Lage versetzt, überhaupt so ein System einzuführen. Die Ausgestaltung dieses Systems ist da noch in Teilen offen gelassen. Okay, also ich glaube, die ganzen einzelnen Veränderungen müssen wir nicht alle durchgehen. Generell ist es halt so, dass wir statt Landesparteitag zu sagen, überall in der Satzung stattdessen von der Landesmitgliederversammlung reden, um eben auch formal klarzumachen, dass nicht dieses Meetspace-Zusammentreffen von Leuten sein muss. Und haben das halt nochmal so angepasst, dass einfach das Wording einheitlich ist, dass man halt die Landesmitgliederversammlung einerseits als eben diese mindestens alle 15 Monate als Realversammlung stattfindende Geschichte ja, definiert hat. Und eben, das ist eben der Paragraph 9b, wo das alles definiert ist, was denn früher war das eben die Definition, was der Landesparteitag ist, und jetzt ist es eben die Definition, was die Landesmitgliederversammlung ist. Und die ist halt in den ersten Punkten identisch zu vorher und hat halt dann Zusatzpunkte. Das ist dann ab Paragraph 9b8, also Absatz 8, und zwar die lese ich gerade mal vor. Die Landesmitgliederversammlung tagt daneben online und nach den Prinzipien von Liquid Democracy als ständige Mitgliederversammlung. Jeder Pirat im LV Baden-Württemberg hat das Recht, an der ständigen Mitgliederversammlung teilzunehmen. Dann geht es auch um Stimmrecht. Und okay, was soll diese online tagende Versammlung können? Die soll natürlich nicht alles dürfen, weil bekanntermaßen kann man online ja keine geheimen Wahlen durchführen. Und wichtig ist es aber trotzdem, dass man sich irgendwie agil zwischen Parteitagen auch mal äußern können. Deswegen geht es hier auch insbesondere um verbindliche Stellungnahmen und Positionspapiere, die man hier beschließen können soll. Entscheidungen über Parteiprogramm, Satzung, Beitragsordnung oder die Schiedsgerichtsordnung sowie die Auflösung oder Verschmelzung mit anderen Parteien sind explizit ausgeschlossen. Man kann da natürlich, wenn man so ein System hat, entsprechende Anträge reinstellen, aber eben nur sowas wie ein Meinungsbild einholen, beschließen kann man das nicht. Es geht also um Positionspapiere und Stellungnahmen. Genau, die Landesmitgliederversammlung beschließt die Geschäftsordnung der ständigen Mitgliederversammlung, ist dann der Punkt 10. Was eben bedeutet, die genaue Ausarbeitung der Geschäftsordnung muss halt vorher erstmal gemacht werden und stehen. Und dieser Satzungsänderungsantrag versetzt uns erstmal in die Lage dazu, überhaupt so eine Online-Tagung zu machen. Warum ist das wichtig? Also der Landesvorstand, der arbeitet ja häufig nicht inhaltlich. Das machen ja eher die Mitglieder. Der Vorstand vertritt, was die Mitglieder erarbeiten. Das machen sie aber natürlich dauernd und nicht nur alle paar Monate, zu denen so ein Landesparteitag, Jahre eventuell sogar, jährlich, nur, sondern halt öfter. Und deswegen entstehen eigentlich öfter Programmpunkte, die man auch nach außen vertreten möchte. Manchmal muss man auch reagieren auf was gerade stattfindet. Und deswegen wäre es halt wichtig, dass man eigentlich eine beschlussfähige Online-Tagung hat, um eben genau da dem Vorstand auch zu helfen, aufzutreten mit einer legitimierten Meinung nach außen, also als Piratenpartei Baden-Württemberg. Und zwar außerdem wichtig, auch das Liquid Democracy-Prinzip einzuführen, weil auch klar ist, dass unsere Idee der Basisdemokratie in dem Fall hier nicht das Problem haben möchte, dass jeder an allem abstimmen muss. Das ist ja diese Überforderung, die dadurch eintritt, wenn jeder an allem mitmachen muss. Entsprechend möchten wir nach den Prinzipien von Liquid Democracy in diesem Artikel, in diesem Antrag auch drin haben, was sich aber, ja, da gab es auch die Kritik, dass das nicht klar definiert ist, was es bedeutet. Die habe ich leider zu spät gelesen, sonst hätte man es noch reinschreiben können. Insbesondere geht es da eben einfach um die Delegationsfähigkeit von Stimmen und deren Weiterdelegation, dass man halt Stimmen, die delegiert wurden, auch wieder weitergeben kann an den Nächsten. Und das, was manche Leute als Kettendelegationen bezeichnen, wo dann halt am Ende irgendwie eine akkumulierte Zahl von Stimmen bei einer Person landet. Also genau, die transitive Weitergabe von Stimmen. Das ist im Prinzip das, was wir an der Stelle mit dem Prinzip von Liquid Democracy meinen. Ja, das kann ich an der Stelle schon mal klarstellen. Oder habe ich noch was vergessen, Christoph? Streng genommen würde es reichen, wenn man nur eine Ebene weitergibt. Ein wichtiger Teil von Liquid ist ja eigentlich vor allen Dingen, dass man diese Delegation jederzeit entziehen kann. Also wenn man jetzt sagt, man hätte sowas wie, wenn jetzt irgendein GO-Antrag für eine ständige Mitgliederversammlung sagt, er möchte lieber das Programm, was die Bayern benutzen, das Pirate Feedback, was halt eben nur eine Präferenzdelegation darstellt, dann könnte man argumentieren, dass es insofern Liquid ist, dass du jederzeit deine Stimme entziehen kannst. Also bei dem Flüssig geht es ja tatsächlich eher um diesen Zeitbegriff, also dass du nicht einmal dein Kreuz machst und dann auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bist, aber eben trotzdem bei Themen, wo es vielleicht auch immer weiter ins Detail geht, wo du dann auch irgendwann nicht mehr folgen kannst, dass du dann sagst, okay, ich weiß aber, die Person ist auf meiner Linie und solange die keinen Scheiß macht, übertrage ich meine Stimme. Okay, dann war meine Erklärung eben vielleicht noch ein bisschen irreführend, stimmt. Ja, hatten wir eigentlich drüber geredet. Auch sowas wie Pirate Feedback ist nach dieser Satzung möglich. Okay, was habe ich jetzt noch vergessen? Ja, also das Grundprinzip habe ich jetzt eigentlich erläutert. Vielleicht gehen wir direkt in die Fragen über, oder? Ja, würde ich jetzt auch sagen, also. Wenn denn da welche sind. Noch jemand wach? Wach, ja, keine Angst. Ich meine, es gab ja einiges an erstmal Kontraargumenten in den Kommentaren zu dem Antrag. Wäre das hilfreich, wenn man da ein paar irgendwie jetzt mal aufgreift, oder bisschen für die Strukturierung der Diskussion jetzt. Hielt sich auf jeden Fall für sinnvoll. Was, du findest es sinnvoll, das so zu machen? Ja. Okay. Also, fangen wir oben an. Der hier anwesende Sven hat kritisiert, das ist eine Menge Arbeit für nichts Verbindliches und damit sei das Selbstbeschäftigung ohne Wert. Da muss man sagen, es geht ja jetzt erstmal darum, uns die Frage zu stellen, wollen wir uns das überhaupt jetzt auch ermöglichen mit dieser Online-Beteiligung? Und von daher fände ich es eigentlich sehr verbindlich, wenn so ein Parteitag sich dafür ausspricht, weil dann kann man in die Ausarbeitung gehen, wie das aussehen soll und hoffentlich möglichst bald mit anderen Landesverbänden gleichziehen, die das schon vorantreiben und implementieren, wie zum Beispiel auch Bayern. Und von daher halte ich das doch für sehr wichtig, dass man da unsere ja, basisdemokratische Beteiligung vorantreibt. Also ich sehe das jetzt nicht so, als wäre das nur eine Selbstbeschäftigung. Das bringt uns durchaus weiter, wenn es darum geht, agil zu sein und Positionen zu finden und auch ein bisschen auch auszuprobieren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, dass wir da eigentlich den anderen ganz gut die Butter vom Brot nehmen können, indem wir zeigen, was heutzutage eigentlich gehen kann an Beteiligung und wie man Leute gut mit einbinden kann in so eine Partei, ohne dass sie einen großen Posten haben müssen. Das fand ich eigentlich immer am beeindruckendsten. Und von daher ist es für mich alles andere als nur Selbstbeschäftigung, sondern da können wir Vorreiter sein für eine neue Art von Partei. Vielleicht sollte man auch noch dazu erwähnen, dass wir noch zwei weitere Anträge einbringen, die zuerst mal fragen, das sind sonstige, das sind keine Satzungsänderungen, wo wir erstmal mal sagen, wollt ihr überhaupt Liquid Feed? Als jetzt erstmal unabhängig von der SMV, einfach nur als Tool. Und die andere Frage ist, die wir stellen, wenn ihr das wollt, wir können es umsetzen, da aber in Baden-Württemberg bis jetzt niemand sich bereit erklärt hat, das zu hosten, haben wir halt das Angebot jetzt vom LV Berlin, dass die ja auch schon Mecklenburg-Vorpommern hosten, dass die zumindest noch eine Liquid-Instanz hosten können für uns. Da muss dann trotzdem irgendwie jemand sich drum kümmern dann, aber das ist zuerst mal die Möglichkeit, das dann zeitnah auch ausprobieren zu können. Und das haben wir halt aufgeteilt in verschiedene Anträge, weil der Befürworter des einen nicht unbedingt der Befürworter des anderen ist. Also es kann sein, dass sehr viele Leute gern mal ein Liquid haben auf Landesebene, aber an der SMV kein Interesse haben. Umgekehrt kann es sein, dass Leute an der SMV Interesse haben, aber jetzt konkret das System Liquid Feedback nicht gut finden. Ja. Wir hoffen natürlich auf eine hohe Deckungsgleichheit, aber... Ja, dazu, was das Hosten einer Liquid-Feedback-Instanz in Berlin angeht. Ich komme jetzt aus dem IT-Security-Bereich und ich muss ganz ehrlich sagen, das bereitet mir massive Bauchschmerzen, wenn wir schon eine eigene Landes-IT haben, dann so ausgelagert werden, dass wir keinen direkten Root-Zugriff mehr auf die Hardware haben. Ich kann mir jetzt... Das müssen wir in den Details dann mit Björn besprechen. Wenn du da Interesse hast, kann ich dir da den Kontakt einfach vermitteln. Ich weiß nur, dass Mecklenburg-Vorpommern das auch schon macht, auch vorhat, seine SMV da zu hosten. Kann ich dir gern vermitteln, das ist der Reimerei auf Twitter. Und wie das da genau gemacht wird. Ja, ich habe jetzt einfach dieses eine Angebot. Ich meine, es wäre natürlich fantastisch, wenn die Landes-IT das hosten würde. Ein solches Angebot gab es aber bisher nicht. Und bisher haben wir auch kritisiert, dass die Ausschreibungen vom Landesvorstand immer so waren, macht ihr erstmal viel Arbeit und dann fragen wir die Leute, ob sie überhaupt Lust drauf haben. also ob die überhaupt Liquid Feedback haben wollen. Und wir wollen das jetzt halt umdrehen und beim Parteitag fragen, wollt ihr denn Liquid Feedback haben? Und wenn das dann klar ist, ist dann vielleicht auch eher jemand bereit, es umzusetzen. Und wenn man es kurzfristig haben will, dann, das kann ja auch jederzeit umsetzen, umziehen. Man müsste halt mal gucken, wie überhaupt die Beteiligung da wäre dann. Oder wie das Interesse da ist. Ja, wobei, wenn du sagst, dass die Mecklenburg-Vorpommern, dass die das in Berlin hosten, das ist natürlich schon ein Unterschied, weil die sind 2 Stunden unterwegs nach Berlin, wenn es mal Bedenken gibt, um sich das selbst anzugucken, während aus Baden-Württemberg dauert es ja ein bisschen länger, ne? Ja, zumindest könnten wir ja da auch, ja, es dauert sicher länger, das stimmt schon, aber ist natürlich auch die Frage, wie das genau ausgestaltet ist, ja, also ob die überhaupt, welche Informationen denen dann überhaupt vorliegen. Also soweit ich weiß, sind da schon bestimmte Sachen getrennt. Aber wie gesagt, also das ist jetzt zuerst mal ja, das sind ja alles Fragen, die wir hier auch mitnehmen und bis zum Parteitag dann versuchen dann auch beantworten zu können. Das kam jetzt auch relativ neu rein, aber bei uns ist halt so der Verdacht, dass sich niemand bereit erklärt, sich die Arbeit zu machen, weil einfach nicht klar ist im Landesverband, ob das überhaupt gewünscht ist und da macht niemand gern Arbeit für. Ja, ich muss ja auch sagen, also wenn das dieser sonstige Antrag fürs Liquid Feedback einfach angenommen wird und es komplett unverbindlich ist, dann ist es vollkommen egal. Erst wenn der Satzungsänderungsantrag dabei ist, wo es dann heißt, verbindliche Positionspapiere, ab dann wird die Sicherheit dann schon interessant. Also kommt ja. Hängt auch ein bisschen vom Abstimmergebnis ab, ne, wie man das bewertet. Also da vielleicht nochmal zu, die Österreicher haben ja auch Liquid Feedback zu einer SMV gemacht quasi. Und bis zu dem Punkt, wo sie eine SMV gemacht haben, war das auch bei uns gehostet in Deutschland. Und dann kam irgendwann so der Punkt, wo sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir Sicherheitsbedenken, weil jetzt wollen wir eine SMV machen. Wir haben genug rumgespielt, jetzt wollen wir irgendwie ernst machen und haben dann kurzerhand das dann dort gehostet. Dann war aber auch schon klar, okay, es ist ein Bedürfnis da, es muss irgendwie gemacht werden. Und dann war auch das Interesse größer von Aktiven zu sagen, hey, wenn das wirklich gebraucht wird, dann mache ich das auch. Wobei da auch eines dazu gesagt werden sollte, ich habe mit Österreichern geredet, denen ist durchaus bewusst, dass dieses System, das sie da haben, nicht die traditionellen Wahlrechtsgrundsätze erfüllt, was in Deutschland ja keine Option ist, ne? Da bei dem Thema waren wir gerade noch gar nicht bei den Wahlrechtsgrundsätzen. Wir waren gerade nur bei den prinzipiellen Hosting-Fragen, wo steht das Ding, wer hat Zugriff, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Ich wollte es nur erwähnt haben, wo es gerade jetzt hier auf die konkrete Implementierung in Österreich zum Sprechen kam, weil wie gesagt, da bestehen schon einige Unterschiede. Wir müssen ja immer aufpassen, dass wir nicht so sehr springen zwischen den Themen, sondern die Sachen auch zu Ende diskutieren, wenn an dem Punkt, weil das wird sicher noch zur Sprache kommen, weil das ist ja so, ist ja die Piratenpartei, die das quasi schon macht. Da werden wir sicher heute Abend noch zeitnah drüber reden. Naja, also wie gesagt, da ich ja aus der IT-Security komme, bin ich, was solche Sachen angeht, gerade, ich sag mal, Daten in fremde Hände geben und ja, auch wenn die Berliner mit in der gleichen Partei sind, ja, ich habe bei sowas immer massive Bauchschmerzen, weil irgendwann kracht's da mal zwischen irgendjemand und sagen die einfach irgendwann, nee, ihr kommt nicht mehr dran, Punkt, Ende aus, dann stehen wir blöd da. Ja, ist ja richtig und wir haben ja jetzt vorhin, wie Sven schon festgestellt hat, kann man das ja auch abhängig davon machen, welchen Geschmacksrichtung wir uns tatsächlich uns geben. Wenn es je verbindlicher, desto lokaler wird wahrscheinlich auch der Parteitag so sehen. Und ja, das ist ja jetzt erstmal nur ein Angebot von Berlin, das wir wahrnehmen können oder nicht. Und die Bedenken werden auch sicher, je nach Sicherheitsinteresse, dann wahrgenommen. Also ja, ich denke, das kriegen wir schon sinnvoll entschieden, wenn es soweit ist. Gibt es noch Fragen zu diesem Punkt? Also mal jetzt eher so, dieses Hosting gehört ja jetzt noch nicht direkt zu dem Antrag, den wir gerade besprechen. Ja, es ist eher so quasi ein Nachbarantrag. Aber war das jetzt soweit klar? Oder besser gefragt, hat jemand ein Problem damit, jetzt zum nächsten Punkt überzugehen? Ja, jetzt schweigen wir alle. Zustimmung. Ja. Okay, über die Prinzipien von Liquid Democracy haben wir vorhin uns schon unterhalten. Also ich bin jetzt gerade in der Antragsfabrik und gehe da diese Kontra-Argumente-Liste ein bisschen durch. Da haben wir vorhin halt schon nochmal festgestellt, wie wir das sehen. Gibt es da noch Fragen zu diesem Kontrapunkt? Könnte jemand sich an einer kurzen Zusammenfassung versuchen, da ich gerade erst reingekommen bin? Wir haben bisher eigentlich nur den Antrag vorgestellt und kurz definiert, kurz auf die erste Frage war ja die, haben wir jetzt gesagt, wir nehmen mal die Kritikpunkte, die irgendwie in Wiki sind und gehen die mal nacheinander durch, und da war, glaube ich, der erste Kritikpunkt war, dass, oder den wir direkt eingegangen sind, dass nicht definiert wäre, was Liquid Democracy ist. Dann haben wir es kurz erklärt. Und ich weiß jetzt nicht, haben wir noch irgendwie, das war eigentlich schon fast alles. Und dann waren wir jetzt schon bei den Nachbaranträgen. Naja, bei der Vorstellung haben wir schon die Frage, was sind denn die Prinzipien von Liquid Democracy, angegangen. Und ja, wichtig ist einerseits, dass man seine Stimme mindestens ein Level übertragen kann und dass man sie jeder zu jedem Zeitpunkt wieder zurückziehen kann und selber benutzen kann. Das ist eben so dieser Liquid-Aspekt. So würde ich es jetzt mal gerade zusammenfassen. Also sozusagen Delegated Voting mit Revoting. Jo. Revoting wäre es ja nicht. Ist ja, man kann nur die Delegation ändern. Revoting wäre, wenn man seine Stimme nochmal ändern könnte. Darauf läuft es ja auch hinaus. Du kannst ja deine Stimme nochmal ändern, und zwar zu jeder Zeit bis Deadline. Also wenn du abstimmst und jemand anders hat schon für dich abgestimmt, dann verliert er die Stimme. So bis zum Abstimmungsende. Ja, aber das ist jetzt eine Sache, wie man die Begrifflichkeiten setzt. Zumeist ist eine abgegebene Stimme ab da abgegeben, wenn es praktisch, wenn sie abgegeben ist. Und wenn ich einfach nur Delegation verteile, ist eine Delegation, keine abgegebene Stimme. Aber wir sind uns einig, ja. Weil es ist auch ein interessanter Punkt. War an dem Punkt schon mal, deshalb ist es auch ein sehr empfindlicher Punkt mit den Prinzipien der Liquid Democracy. Das ist mir schon mal in der Diskussion an den Kopf geworfen worden. Das widerspricht den Prinzipien von Liquid Democracy. Dann hat man nachgefragt, ja, was sind denn diese Prinzipien, und denen das da gerade widerspricht? Und dann kam halt nichts. Daher ist das Fehlen von sagen wir mal, belastbaren Quellen da schon ein kleines Problem, weil es ist halt ein echter Gummibegriff. Der eine versteht das drunter, der andere das, ne? Würde ich eigentlich nicht sagen. Also vielleicht hast du auch einfach jemanden, der nicht so viel Plan hat, weil es gibt da ja mittlerweile auch außerhalb der Partei Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen, und die haben wir auch verlinkt im Wiki. Die Definition ist eigentlich klar mit dem Weitergeben von Stimmen, und auch die da ist ja auch der Streitpunkt. Also das ist ja genau da, wo gestritten wird, ist ja, ob man diese Delegationsmöglichkeit grundsätzlich verurteilt oder schlecht findet, oder ob man die eher auch einen positiven Aspekt darin sieht und auch eine Möglichkeit, was zu erreichen. Also ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, das verstößt gegen die Prinzipien von, also Argumente sind mir auch immer ein bisschen. Das ist genauso wie das verstößt gegen die Wahlrechtsgrundsätze, das sind immer so Sachen, dann sag uns doch, was genau das, gegen was verstößt es denn genau Punkt für Punkt, ne? Also, wie gesagt, das gilt für die einen wie auch für die andere Seite. Dass es diese Prinzipien, Begriffe, da erwarte ich dann schon immer, dass jemand mir danach erklärt, was denn die Prinzipien sind. Also gerade beim Bereich Delegieren, da gibt's ja nicht nur die Extremansichten, kein Delegieren und beliebiges transitives Delegieren. Es gibt ja durchaus auch ausgewogene Abwägungen in der Literatur Ford oder so und von ein paar anderen. Da ist die Mehrheitsmeinung, dass es sinnvoll ist, Delegation ja, aber erstens, eine Einzelperson darf nur bis zu einem gewissen Punkt an Macht sammeln, da muss es ein Limit geben. Und transitiv wird meistens auch abgelehnt, weil einfach die ursprüngliche Person dann nicht mehr weiß, wo die Stimme ankommt. Also es gibt da durchaus auch noch Zwischendinge zwischen den beiden Extremen. Okay, also in unserem Antrag steht jetzt nach den Prinzipien von Liquid Democracy, und da scheint es dann durchaus noch Auslegungsspielräume zu geben, und ich halte es sogar für ein Plus, weil dann kann man in der entsprechenden GO halt genau das reinschreiben, wie man es haben will, ohne durch diesen Satzungsänderungsantrag schon auf irgendwas festgelegt zu sein. Wichtig ist eben nur, dass die Stimmweitergabe existiert und eben, dass man die, also wie hat es Christoph formuliert, ich lese es gerade mal vor, Liquid bedeutet, dass ich meine Stimme nur bei bestimmten Themen weitergeben, aber auch jederzeit wieder wegnehmen kann. Ja, also ich kann sie weitergeben, ich kann sie wieder zu mir zurückholen und da gibt es dann ganz verschiedene Geschmacksrichtungen von und das können wir uns dann, falls wir das hier annehmen würden, überlegen. Also der Liquid-Aspekt, sorry, Entschuldigung. Ich finde, der größte Vorteil von dieser etwas weiteren Definition ist, dass man auch, wenn was schief läuft, wenn irgendwas in die falsche Richtung geht, nachher wieder ändern kann. Ja. Ohne die Satzung gleich ändern zu müssen. Genau, wir wollten möglichst Satzung und GO so weit wie möglich trennen, weil eine GO hat man schnell neu beschlossen und ein Satzungsänderungsantrag ist halt schon ein bisschen schwieriger. Also gerade wenn wir den Anspruch haben, da ein bisschen auch was zu probieren, was noch nie jemand vor uns gemacht hat, müssen wir das beweglich halten. Das Wichtigste an dem Liquid Democracy-Begriff ist ja, dass das Flüssige eben das auch das jederzeit Wegnehmen von Stimmen ist und jederzeit Geben von Stimmen. Das ist ja das wichtige flüssige Prinzip. Das wird ja durch die transitive Delegation nur erhöht, also verstärkt noch. Ne? Also das heißt dann, plötzlich verliert jemand 50 Stimmen, weil der ihm die 50 Stimmen gegeben hat, nicht mehr dieselbe Meinung hat. Also nur um es zu verdeutlichen. Also der Begriff Liquid ist eben ganz, ganz entscheidend daran gekoppelt, dass ich meine Stimme jederzeit nehmen kann und auch geben kann. Und nicht vor dem Prozess oder nach dem Prozess oder vor den 4 Jahren oder nach den also dass es klar definiert ist, es geht jederzeit. Aber jetzt mal ganz kurz die Frage. Wir reden schon von diesem ständigen Mitgliederversammlungsantrag. Ja, ich glaube, wir sind halt da drin, weil wir in dem ständigen Mitgliederversammlungsantrag den Prinzipien Liquid Democracy Satz drin haben. Da kommen wir dann zwangsläufig auch hin. Ja, aber wo? Ich finde den nämlich gerade nicht. Warte. Ah, Absatz 8. Sorry, gerade erst gesehen. Ja. Genau. Gut, wenn der Punkt soweit abgehandelt ist, würde ich einfach zum nächsten übergehen. Vielleicht gerade noch einen Nachsatz, weil ich es jetzt gerade eben erst gesehen habe. Was mich halt so ein klein wenig stört, ist, der Satzungsänderungsantrag tut eigentlich nichts. Sprich, er macht zwar ein paar kosmetische Änderungen in der Satzung, aber die wirklich wichtigen Fragen werden darüber weder diskutiert noch entschlossen. Und ganz im Gegenteil passiert was mir überhaupt nicht gefällt. Nämlich für diese eigentlich sehr wichtigen Fragen wird gleichzeitig die Abstimmhürde auf eine qualifizierte Mehrheit abgesenkt. Im Gegensatz zu der notwendigen Zweidrittelmehrheit für eine echte Satzungsänderung. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Einfach weil du die entscheidenden Fragen sozusagen in diese Geschäftsordnung verlagerst und die kann mit 50% Mehrheit entschieden werden. It's not a bug, it's a feature, würde ich an der Stelle sagen. Also mit diesem Antrag erlauben wir uns erst ein entsprechendes Beteiligungssystem verbindlich einzuführen. Und ja, die Frage, die hier im Raum steht an den Parteitag, ist eben, wollt ihr das? Und wenn ihr das wollt, generell, egal in welcher Geschmacksrichtung, dann müsst ihr das annehmen. Wenn ihr das nicht wollt, dann nicht. Und von daher versetzt er uns erstmal überhaupt in die Lage dazu. Und das finde ich erstmal wichtig, die Frage zu stellen, wollt ihr das, bevor wir das Wie diskutieren? Ne? Also erstmal das Ob diskutieren. Das ist halt für mich insofern unglücklich, als dass ich ja, wir haben ja einen konkurrierenden Antrag zu dem, dass ich den Antrag, den wir gestellt haben, als kurzfristige Krücke sehe und die werden jetzt gegeneinander kämpfen. Die kurzfristige Lösung, um überhaupt was zu haben, kämpft dagegen, dass die Zukunft, den Zukunftsausblick, und wer soll da gewinnen? Da kann eigentlich nur jeder verlieren. Naja, so ist es halt, wenn es unterschiedliche Meinungen in der Partei gibt, dann muss man halt darum streiten, was die Mehrheit möchte. Ist ja jetzt zumindest nicht inhärent dem Antrag vorzuwerfen, dass es auch noch Alternativanträge gibt, die was anderes wollen. Ja, ich frage mich halt, ob es dafür wirklich eine Satzungsänderung bedarf oder ob nicht zum Beispiel ein Meinungsbild den gleichen Effekt haben könnte. Ich meine, wenn ihr ein Meinungsbild kriegt, in Höhe von 2/3 oder noch mehr oder eine deutlich große Mehrheit, die sagt, ja, wir wollen es, dass das mal gemacht wird, wir wollen es, dass ihr da was ausarbeitet, dann wäre das ja die gleiche Nachricht. Dafür braucht es ja keine Satzungsänderung. Das ist der Punkt. Wollt ihr die Satzungsänderung oder die... Also wenn du einfach nur ein Meinungsbild hast, dann finden das vielleicht wieder ganz viele toll und das will keiner machen oder sonst wie. Und also ich finde, wenn man das sich so in die Satzung schreibt, dann hat das eine Verbindlichkeit, die auch dafür sorgt, dass es vorangeht. Wenn man jetzt nur ein Meinungsbild hat, dann geht wieder nichts voran. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir uns auch mit dieser Satzungsänderung überhaupt rechtlich in die Lage versetzen, das einzuführen, weil dann kann man das auf einem ganz anderen Level vorantreiben, als wenn ein Meinungsbild gesagt hat, ja, ist schon okay. Zumal eine Satzungsänderung früher oder später ohnehin notwendig ist. Gut. Ist dieser Punkt jetzt irgendwie abgeschlossen oder das war jetzt irgendwie als Endwort gedacht, oder? Ja, eigentlich. Ja, dann hätte ich jetzt nichts weiteres mehr. Also in der Liste der Gegenargumente kommt als nächstes nochmal was von Sven. Ich lese es vor. Da die Versammlung ständig stattfindet, wird die Beteiligung sehr schnell fallen. Siehe unsere anderen Liquids, die Analysen von StreetDog. Okay, da sind jetzt Links. Aus diesen negativen Erfahrungen sollten wir lernen und sie nicht einfach ignorieren. Christoph, wolltest du darauf erst antworten? Ja gut, mit StreetDog tue ich ja schon lange diskutieren. Ich finde halt die Probleme, die er anführt, die er als unlösbar sieht, die sind halt für einen Interface-Designer einfach nur eine Aufgabe und an der wir auch schon lange dran sitzen, wo letztendlich wir auch konkrete Lösungsvorschläge schon haben. Nicht zuletzt deswegen haben wir ja auch gesagt, dass wir gerne diese Liquid-Instanz ausprobieren möchten, mit API und allem, weil wir da ja auch ein bisschen was beizusteuern haben. Nochmal so als Info, die Sache für Kumquat in der lesenden Version kann man sich schon, also lesende Alpha, kann man jetzt am Bundesliquid schon ausprobieren. Und da geht es grundsätzlich darum, dass also davon ausgegangen wird, dass ein System nur Eingaben kann, ja, und den Informationsgehalt, den die Web-Applikation eigentlich auch geben kann, nämlich wo landet meine Stimme, ja, plus E-Mail-Benachrichtigungen, plus die Frage, wer ist denn der Letzte in der Delegation, wo, an welcher Stelle diese stattfindet, diese Information, ist ganz entscheidend. Und das ist nicht eine Kleinigkeit, da wird halt gedacht, das ist halt nur Oberfläche, sondern ich habe immer das Facebook-Beispiel, wenn die Geburtstagserinnerungen auf Facebook nicht ständig auf der ersten Seite in einem Kasten sind, den man gelernt hat, dann wird niemand Facebook benutzen, um sich Geburtstage zu merken. Weil niemand geht auf die Profilseiten, um die Geburtstage anzugucken. Das ist das, was wir bei Liquid momentan haben, dass man um zu überprüfen, was die Delegierten überhaupt machen, auf Unterseiten gehen muss, oft dann noch sich länger klicken muss und dann eigentlich die Interface-Anforderung relativ leicht ist, und zwar schon gleich auf der Einstiegsseite zu sagen, hier, was passiert gerade mit deiner Stimme, wo landet deine Stimme und wenn du das jetzt delegierst, wo landet es? Solche Fragen im Interface sofort zu beantworten, wenn sie auftauchen. Oder bevor sie auftauchen eigentlich. Und dasselbe mit E-Mail-Nachrichten und gut, ich meine, das sind halt so Sachen, wo ich halt sage, die werden oft als unlösbar dargestellt und aus dem Status quo heraus. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil ich kenne keine Software, die sich nicht in den Jahren verändert, verbessert, entwickelt hat. Und ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass diese ganzen Sachen wie Facebook und Twitter streng genommen ja eigentlich schon vor 15 Jahren, 16 Jahren gegangen sind. Aber sind halt nicht in der Masse angekommen. Es waren halt einfach Interfaces, wo man sich halt umgedreht hat vor. Und die auch einfach von der Technologie für viele nicht erreichbar waren. Und das ändert sich halt mit der Zeit. Und da ist halt auch die Frage, ob wir dann Vorreiter sind oder ob wir warten, dass es eh schon die Masse macht. Also, schöne Antwort, aber wir hatten es, glaube ich, schon wann war es, Dienstag, Mannheim stammte davon. Es geht mir da bei dieser Bemerkung gar nicht um das Interface, ganz und gar nicht, sondern um das Prinzip. Davon hat man es ja am Dienstag, was glaube Montag. ich, Montag, okay. Das Problem, was ich sehe, ist, dadurch, dass wir jeden Tag Abstimmung haben, jeden Tag tut sich was, müsste man auch, wenn man es wirklich benutzen will, jeden Tag reinschauen. Und das frustriert auf Dauer. Das liegt am Konzept und jetzt nicht am Interface, ja. Also ich glaube euch ja, dass ihr da viel tut und das tut ihr definitiv auch. Das heißt, wenn etwas aber eher strukturiert ist, dass man sagt, naja, alle 2 Wochen oder alle 4 Wochen muss man oder soll man reinschauen, um was zu tun, dann wird die Beteiligung auf Dauer wesentlich höher sein. Da ist aber nicht ausgeschlossen, dass eine Geschäftsordnung das vorsieht. Also es ist ja nicht gesagt, dass das nicht prinzipiell gemacht werden kann. Also in Liquid bedeutet nicht, dass es zu jeder Zeit unbedingt jeder immer Anträge stellen darf. Man kann da durchaus Fristen oder sowas einbauen, wenn man das will in einer Geschäftsordnung. Ich persönlich möchte lieber einen Anreiz von einem lebendigen System, weil ganz ehrlich, die Leute benutzen jeden Tag Twitter. Es wäre eigentlich vielleicht besser, wenn die Partei jeden Tag Liquid benutzen würde, aber und verbringen da mindestens genauso viel Zeit. Die Frage ist, wie attraktiv ist die Teilnahme an dem System? Was bekomme ich dafür? Was ist der Benefit? Und der Benefit bei einer SMV ist eben, das zählt was, was ich da mache. Ja, das ist nicht irgendwie, ah, ich habe an dem Meinungsbild, am 10.000. Meinungsbild teilgenommen und die 100.000. Petition von Awaz unterschrieben und es passiert dann am Ende doch nichts, sondern ich habe in der Partei mit meiner Stimme was bewegt. Ich habe sie abgegeben, ich habe Position bezogen. Und diese Unmittelbarkeit, die man jetzt zum Beispiel bei Twitter hat, wenn ich was sage, dass mir Leute antworten und dass ich eine Öffentlichkeit erreiche, weil ich so und so viel Follower habe, ja, die ist halt in solchen Systemen wie Facebook oder Twitter oder so, das ist da der Benefit. Und wir müssen uns halt fragen, was hat der Nutzer für einen Vorteil, wenn er das System nutzt? Was bekommt er denn dafür? Und da ist für mich halt ganz klar, in dem Moment, wo ich eine verbindliche Abstimmung machen kann, ja, ist der Benefit um ein Vielfaches größer. Das wird sich auch auf die Beteiligung auswirken, behaupte ich mal. Ich muss allerdings sagen, du sagst, es ist gut, wenn jeden Tag abgestimmt wird. Wenn man jetzt sagt, eine Abstimmung läuft immer, die Abstimmungsphase mindestens eine Woche und endet am Wochenende. Ja. Hindert ja nichts, den Nutzer da dran, auch Mittwoch abzustimmen, wenn er gerade vor Twitter hängt und die Sache bespricht miteinander. Stimmt, da gibt es ja auch die Regelwerke in Liquid Feedback. Die meisten Also, Diskussionen gehen ja recht lange. ich würde das an der Stelle tatsächlich entkoppeln, weil das ist eine Frage der tatsächlichen GO. Das ist auch eine der Sachen, die ich zu bedenken gegeben habe ja vorhin. Das sind Fragen, die man erst besprechen kann, wenn man eine konkrete GO vor sich liegen hat. Ich würde allerdings zu bedenken geben, dass Svens Punkt durchaus valide ist. Man sollte mal überlegen, ob es wirklich sinnvoll ist, schnell Politik zu machen, insbesondere wenn man das wundervolle Ergebnis sieht, dass uns dieses Schnell-Schnell-Gehetze im Bund eingebracht hat. Damit meine ich jetzt ganz konkret so Sachen wie Finanzkrise und so weiter, ja. Es sind immer schnell Lösungen getroffen worden und am Ende hat sich dann herausgestellt, okay, die schnelle Lösung war scheiße, man hätte mehr darüber reden müssen, man hätte mehr Alternativen besprechen müssen. Also daher, langsam ist gut. Ja gut, hier geht es ja auch teilweise eher um Öffentlichkeitsarbeit, die ist ja auch mit drin, wenn man Positionspapiere beschließt, weil bei vielen Sachen sind wir uns ja im Klaren, was unser Konsens ist. Aber der Vorstand traut sich auch teilweise nicht, sich zu äußern. Ja, das sind ja bei Positionspapieren geht es ja ganz oft um Sachen, die sich sowieso aus dem Grundsatzprogramm ableiten lassen. Und da geht es ja auch ganz einfach darum, bestimmte Sachen auch abzulehnen, die Regierung. unter Umständen gerade macht. Betreuungsgeld zum Beispiel, ja. Und müssen wir auch ehrlicherweise sagen, dass die meisten Vorstände da bei jeder Frage immer ein Risiko eingehen müssen, wenn sie eine Aussage öffentlich machen. Und das ist das eine. Die andere Sache ist, es hindert ja niemanden daran, im Liquid ein Regelwerk einzustellen für eine lange Diskussion, wo man sagt, hier, das lassen wir mal über ein ganzes Jahr laufen. Das hat, und guck mal, wie sich die Mehrheiten verschieben in der Diskussion. Also was die Vorstandspositionierung Ähnliches angeht, da kann, egal welches System wir nehmen, das System üblicherweise nur im Nachhinein helfen, weil man bekommt die Fragen gestellt in einem Interview, eventuell live vor einer laufenden Kamera. Da kann ich nicht sagen, oh, ich muss mal ins Tool gucken und schauen, was der Rest macht. Also da muss man sich leider jedes Mal entweder rauslehnen oder und also den Mut haben, einfach mal auf gut Glück zu positionieren, oder man sagt eben, naja, es gibt noch nichts dazu. Bei Pressemitteilungen ist es ähnlich, wenn auch nicht ganz so krass. Da hat man üblicherweise vielleicht einen Tag, wenn man mal langsam sind, zwei. Das ist auch viel zu wenig. Da kann man das alles nur im Nachhinein machen. Also wenn ich jetzt die Anträge anschaue, die jetzt zum LPT eingereicht wurden, da sind auch einige jetzt von mir dabei, die sind dadurch entstanden, dass wir uns in der Pressearbeit einfach ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben und was gesagt haben, was noch nicht ganz so abgestimmt ist. Also was weiß ich, zum Beispiel Position zum AKW Fessenheim. Das haben wir aus dem Grundsatzprogramm abgeleitet, aber naja, eine konkrete Position wäre da schon besser. Und daraufhin sind die Anträge jetzt am LPT eingereicht worden, halt im Nachhinein, in der Hoffnung, dass man dann für die Zukunft was hat. Ja, also es wäre natürlich auch Quatsch, jetzt zu sagen, das wäre das Allheilmittel, das jetzt irgendwie den Vorständen jegliche Arbeit abnimmt, sich selber Gedanken zu machen, in welchem Sinne sie sich da für die Partei äußern sollen. Klar. Aber es gibt auch durchaus immer wieder Diskussionen, die ein bisschen länger laufen, was weiß ich, ob man jetzt Stuttgart 21 hat oder wo es manchmal so ein paar Updates gibt mit neuen Informationen, die man dann in seine Positionierung mit aufnehmen kann. Und dann, wenn man sich immer mal wieder dazu zusammenfindet in so einem System und Positionen verabschiedet, dann kann man auf jeden Fall schon mal ein klareres, konsistentes Bild nach außen geben, als eben nur über offizielle Positionierungen alle halbe Jahr oder alle Jahre bei einem Parteitag in programmatischer Art. Ja, gut. Ja, also man kann ja dann auch sagen, die Vorstände beziehen sich im Falle, wenn eine ständige Mitgliederversammlung existiert, auf eine größere und aktuellere Basis von Positionspapieren. Ne? Weil die sind ja momentan jährlich aktualisiert oder zweimal im Jahr und das war's dann. Ja, und der andere Punkt ist natürlich auch, dass bei Beteiligung auch die Partizipation der Mitglieder dabei ist. Und wenn ein Vorstand sich aus dem Fenster lehnt, vielleicht auch mit einer Position, die gar nicht mal so strittig ist, kriegen das vielleicht doch viele Mitglieder gar nicht unbedingt mit. Also sie wären auch nicht mal dagegen, aber die ich finde auch diese Diskussion und diese Frage kann halt durch die Partizipation eben auch, also dadurch, dass man die Möglichkeit schafft, dass die Mitglieder partizipieren, kann die Diskussion überhaupt auf einer breiten Basis geführt werden. Ja, weil de facto ist es so, das sehen wir jetzt leider auch wieder hier in diesem Raum, sind nicht so viele Leute, es erfasst nicht keine große Gruppe in der Partei letztendlich. Ja, und Atomkraftwerk Fessenheim, ich hätte jetzt gar keinen Zweifel, dass das sowieso ein Thema ist, wo man ein Positionspapier schon haben hätte können. Und wo aber viele Mitglieder mitbekommen hätten, hey cool, wir machen auch das. Oder wir haben auch da jetzt mal ein bisschen, irgendjemand hat sich da Mühe gegeben, wir sind da mal in die Tiefe gegangen und sagt dann eben an Infostand, kann er das als Beispiel anführen. Das fehlt uns momentan. Wir haben innerparteilich ganz wenig Agenda-Setting, ganz wenig Thema-Setzen. Das geht alles über die Presse. Das geht über Leute, die irgendwie dem Vorstand sagen, hier, ich habe eine Pressemeldung. Und der sagt, okay, cool. Und dann sind so 5 Leute, die schreiben eine Pressemeldung oder 3. Und dann kommt die Pressemeldung raus und die Mitglieder haben gar nicht so viel mitbekommen. Letztendlich die Presse druckt es dann leider oftmals nicht. Ja, also die Frage, ich glaube, vor der Aufzeichnung haben wir es ja, glaube ich, schon davon gehabt, die Frage, dass wir was brauchen zwischen Parteitagen, habe ich denn das Gefühl, ist Konsens, ja, und beide Anträge, die da vorliegen, würden das erfüllen, dass man danach irgendwas Verbindliches abgestimmt hat. Darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen, weil ich auch ein bisschen später gekommen bin? Auf gar keinen Fall. Okay, alles klar, ich halte die Fresse. Nee, geht nur ums Prozedere. Brauchen wir für die Anträge 2/3 oder 50% Mehrheit? Weil meine Sorge ist, wenn die Anträge so kontrovers diskutiert werden, im großen Rahmen wie auch jetzt hier, dass wir am Ende ohne Lösung dastehen. Ich kann mit beiden Lösungen leben. Ich habe meinen Favoriten, aber ich könnte auch mit der anderen Lösung leben. Also für die Satzungsänderung wird eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Das heißt, für den Antrag von Sven und mir brauchen wir eine einmalige Zweidrittelmehrheit. Für diesen Antrag brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit. Also für den Antrag mit Liquid Democracy brauchen wir eine Zweidrittelmehrheit und dann eine 50-prozentige Mehrheit vermutlich für die Geschäftsordnung oder eine relative Mehrheit. Das weiß ich gar nicht, müsste ich nachschlagen. Das heißt, die Gefahr besteht durchaus, dass wir da am Schluss mit leeren Händen rausgehen. Wenn keiner der Vorschläge eine Zweidrittelmehrheit erreicht, ja. Es ist auch möglich, dass wir am Ende damit rausgehen, dass wir in Anführungszeichen Probeabstimmung über Liquid Feedback machen, diskutieren in Findico und abstimmen über eine Urabstimmung. Das ist auch eine Möglichkeit, dass wir mit vollen Händen praktisch rauskommen. Das heißt, es wird eine lange Diskussion. Ah gut, aber da freue ich mich drauf, das wird spannend. Ich hoffe, dass die Diskussion nicht ganz so lang wird, weil es gibt ja eine schöne Aufzeichnung von hier und die kann sich jeder anhören und es gab ja schon mal einen Mumble und weiß der Geier. Stimmt. Wollen wir zum nächsten Punkt oder haben wir noch Fragen dazu? Na, das sieht nach einem. Ah, sprich. Ich wollte noch mal kurz auf die Kritik an schnelllebigen Politik zurückkommen. Erstens haben wir hier ja relativ und ich sag mal in Anführungszeichen unverbindliche Sachen, das sind Positionspapiere, keine Programme oder Satzungen. Und andererseits, wenn man sich jetzt mal an dem Beispiel mit Mecklenburg-Vorpommern orientiert, die haben ja schon ganz gewaltige Fristen da drin, um eine möglichst lange Überlegung den Mitgliedern zu ermöglichen, bevor sie abstimmen. Genau. Jo, das nehmen wir so mit. Gut, den nächsten Punkt, da geht es um Festlegung auf Software, hat auch der Sven angebracht. Also durch die Nennung der Prinzipien von Liquid Democracy bleibt nur eine Software übrig, um dies umzusetzen, Liquid Feedback. Es handelt sich also nicht um einen Antrag für mehr Mitbestimmung, sondern um eine Tool-Debatte. Da gab es dann auch von Christoph den Widerspruch. Es gibt durchaus auch noch andere Implementierungen von Liquid Democracy-Lösungen, zum Beispiel Adhocracy oder auch Pirate Feedback aus Bayern. Könnte man da mit dazu nehmen, was so ein eingeschränktes Liquid-System ist de facto. Und ja, da sind wir wieder bei der Antwort. Da die Details dann eine entsprechende GO regelt, kann da Ja und nein. nicht prinzipiell sagen, dass man festgelegt ist auf eine Software. Zumal immer noch eine Selbstentwicklung möglich wäre, wenn man denn die Leute da. Jein, da möchte ich jetzt partiell widersprechen. Durch die Festlegung auf Liquid Democracy findet tatsächlich eine recht starke Einschränkung statt. Also es ist schon ein klein wenig mehr als, es ist schon in Teilen eine Tool-Debatte, weil eine ganze andere Reihe von anderen Ansätzen ausgeschlossen wird, die vor allem Tools, beinhalten auch. Ja, okay, natürlich ist es eine Einschränkung, das da reinzuschreiben. Ist ja auch eine sehr bewusst getroffene Einschränkung. Aber der Punkt ist, es ist nicht eine Festlegung auf genau eine Software. Okay, also dass es keine Festlegung auf genau eine Software ist, davon habt ihr mich ja inzwischen überzeugt. Liquid Feedback ist halt, naja, sagen wir mal so, der Standard in Anführungszeichen der Partei. Und was ich halt gerne sehen würde, ist, wir sind auch irgendwie angetreten, um neue Demokratiekonzepte zu testen. Und in dem Punkt herrscht de facto fast Stillstand. Also wir verwenden immer noch die Pads, was ja nicht schlecht ist, wir verwenden immer noch die Mailingliste, immer noch das Wiki und immer noch Liquid Feedback und das jetzt seit Jahren. Pirate Feedback ist jetzt ein leicht neuer Ansatz, aber es tut sich in letzter Zeit immer weniger im Neuen und das finde ich ein bisschen traurig. Wir müssen weiter experimentieren, finde ich. Gut, da muss man vielleicht auch noch sagen, dass es auch eine Sache ist, wie viele Leute über das Thema diskutieren und wie viele tatsächlich was machen. Die Jungs, die an der API schrauben von Liquid Feedback, die ja zum Beispiel auch für die saftige KumQuad entscheidend ist, Die haben natürlich jetzt mit Liquid Friesland ein Megaprojekt auf Tisch gehabt und da ist die API ein bisschen langsamer vorangegangen. Das muss man halt auch sehen, wenn wir, das ist eine Open Source Software, wenn da wenig Leute mitmachen, dann bleibt es halt auf den Leuten hängen. Wenn die Leute sagen, dass das ist eine zu exotische Programmiersprache, dann muss dann halt auch irgendjemand was machen. Das ist halt nochmal ein Punkt, wo, das haben wir aber glaube ich oft in der Partei an allen möglichen Stellen, dass die Leute, die was machen, dann meistens sehr schnell alleine dastehen. Ich muss aber auch sagen, zu sagen, ja, jetzt haben wir ein paar Jahre Liquid Feedback ausprobiert, können wir nicht was Neues ausprobieren? Also ich finde, da haben wir noch lange nicht ausgereizt, was wir da an Experiment machen können. Also ne, wenn wir jetzt, deswegen stellen wir diesen Antrag ja, weil ich denke halt schon, dass erst durch eine Verbindlichkeit auch die Nutzung wieder eine andere wird und das Experiment auch deutlich weitergetrieben wird. Also sozusagen dieses eine Tool haben wir bei weitem noch nicht fertig durchexperimentiert. Und zu sagen, ach ja, wäre mal wieder Zeit für was Neues. Naja, neu ist ja nicht immer gleich besser. Also ich würde doch gern erstmal Erfahrungen mit dieser super interessanten Idee, die mich auch sehr motiviert hat, in dieser Partei überhaupt sehr aktiv zu sein. Da würde ich schon gern einfach weiter mit experimentieren und da ein bisschen das vorantreiben, bevor man sagt, vielleicht gibt es ja was noch Besseres. Also, genug oder einige Landesverbände verwenden schon Liquid Feedback. Wir haben im Bundesverband Liquid Feedback, das heißt, jeder kann sich an dem Experiment schon beteiligen. Und es gibt genug Möglichkeiten, da zu variieren. Für was Neues gibt es immer weniger Raum, gibt es immer weniger Platz und einfach mal Mut zu was Neuem, ja? Da glaube ich aber, dass nur weil eine Sache da ist oder eine Lösung da ist, dass da kein Platz für eine andere ist, das glaube ich eigentlich nicht. Also wir haben schon eine Menge verschiedene Tools, die sich teilweise auch gegenseitig Konkurrenz machen und wir haben ganz viele Piraten, die Piratenpad nutzen und das Wiki gar nicht und auch wenn sie eigentlich definierte Überlegungen haben, wofür sie da sind, das kann man meistens gar nicht so gut kontrollieren. Liquid Feedback wird auch immer mal wieder kreativ eingesetzt. Das sind halt immer so Sachen, wo man sich im Klaren sein muss, man kann noch so genau definieren, wofür die Software da ist. Wichtig ist letztendlich, wie gut sie ankommt. Und dann werden die Leute sie auch für alles Mögliche benutzen. Da kann man manchmal auch noch so hart definieren. Das funktioniert dann erst über Strukturen. Also erst wenn man sagt, okay, das die SMV läuft über dieses Tool oder wir haben diesen Prozess in der Partei. Der ist relativ unabhängig davon, welche Tools wir da haben. Interessant wird es dann, wenn wir dann konkret Prozesse in der Partei definieren. Und das ist nach wie vor politisch. Und die Frage, welches Tool wird denn dann auch genutzt am meisten? Und wo ich jetzt auch sagen würde, für ein Neumitglied ist es halt ein Schocker, wenn sie irgendwie sagen, okay, wo kann ich jetzt mich hier beteiligen? Ja, auf Bundesebene Liquid Feedback, auf Landesebene hast du das andere System und in deinem Kreis geht das so, ist natürlich auch eine Hürde. Klar, aber diese chaotische Zeit wird umso schneller rumgehen, je schneller wir Erfahrung sammeln und damit bessere Tools entwickeln können. Sagen wir so, ich habe in der letzten Zeit schon länger nicht mehr mitbekommen, dass auf einmal irgendwie eine neue Idee oder ein neues Programm aufgekommen ist, das irgendwie ein Problem löst, das wir noch nicht lösen konnten. Und wenn sowas aufkommt, dann bin ich mir sicher, dass es auch gute Chancen hat, einen Platz hier zu verdrängen oder irgendwie auch eine Rolle zu spielen. Ja, ich habe jetzt nicht gesehen, dass Liquid Feedback nur deswegen genommen wurde, weil es schon da war, sondern weil es tatsächlich vielen Leuten auch einfach den Benefit bringt. Ja, also wie gesagt, ich sehe das ja als ich könnte meinen Beruf an den Nagel hängen, wenn es nicht immer wieder neue Bereitschaft für neue Sachen gäbe, auch in der Gesellschaft. Ne? Also ist alles schon mal da gewesen, alles mal gestorben, irgendwann mal ersetzt durch was anderes. Das müssen wir uns gar nicht auf die Partei zu beschränken. Das sehen wir auch bei Sachen wie MySpace. Das war mal der Inbegriff der von Social Media, das ist weg. Also es gibt es wieder, aber es ist nicht mehr relevant. Und das heißt genauso, dass wenn jemand ein sehr gutes Tool macht, es relativ leicht ist, das zu ersetzen. Ich glaube auch in der Partei, es klappt ja auch in der Gesellschaft. Also. Nun gut, der Fortschritt kommt, wie er kommt. Dann schreite ich mal fort zur nächsten, zum nächsten Kontrapunkt, der besagt, durch die Ständigkeit der Mitgliederversammlung ist die Teilnahme für Menschen ohne Internetzugang de facto unmöglich. Wir sind ja immer noch in der Piratenpartei. Ich glaube, die Anzahl der Leute, die nicht teilnehmen können, weil sie kein Internet haben, ist verschwindend gering. Und man muss sich auch mal überlegen, also jedes System, das wir uns geben, um etwas zu beschließen, ja, im Moment haben wir halt ausschließlich einen Landesparteitag, schließt ja irgendwie auch Leute aus. Kann man ganz einfach sagen, auf dem Landesparteitag oder auch Bundesparteitag, da muss man anwesend sein, um teilnehmen zu können, also abstimmen zu können, wirklich Programm mitbestimmen zu können. Und das erfordert einerseits Zeit und andererseits Geld. Und wenn ich jetzt zum Beispiel alleinerziehend bin und arbeitslos bin, oder von mir aus auch weniger dramatische Fälle. Also es gibt durchaus genügend Setups, in denen eines dieser beiden Dinge nicht gegeben ist. Dann ist man halt von der Entscheidungsfindung ausgeschlossen. Und so wie eben Leute mit so wenig oder an dem bestimmten Zeitpunkt keine Zeit habenden Leute ausgeschlossen sind oder Leute, die sich nicht leisten können, die Fahrt anzutreten zum Landesparteitag ausgeschlossen sind, werden bei der ständigen Mitgliederversammlung Leute ohne eigenen Internetzugang ausgeschlossen. Und selbst da muss man ja auch ein Sternchen dran machen. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine öffentlich zugänglichen Internetzugänge oder vielleicht kann einem dann auch ein Bekannter helfen oder so. Also diese Ausgeschlossenheit an der Stelle ist ja nochmal mit Sternchen versehen. Von daher würde ich sagen, dass dieses Argument einerseits wegen unserer Mitgliederstruktur, ne, wie viel Prozent der Piraten Mitglieder haben Internetzugang beziehungsweise keinen, ohne jetzt tatsächlich Zahlen zu wissen, ist eigentlich klar, dass die meisten einen haben. Dürfte weit über 90% sein. Ich meine, die gesellschaftlichen Zahlen sind, glaube ich, schon, also so die Gesamtgesellschaft, 60-70% der Leute haben Internetzugang. Von daher würde ich dieses Argument einfach damit etwas vom Tisch wischen. Ja. Was ich noch ganz wichtig finde, ist halt, was du ja gesagt hast, welche Leute schließen wir aus? Es ist, besteht ja noch eine Möglichkeit, ja, dann doch teilzunehmen. Also wo man dann wirklich sagen kann, ich kann zur Stadtbibliothek ins Internet etc. Ich kann zum Piratenstammtisch, das ist auch eine Möglichkeit, die man schaffen könnte. Im Gegensatz dazu steht halt Leute, die, und da nehme ich gerne die krassen Beispiele, die sehr alt sind, gehbehindert, das ist ein Stück, ist also eine Liquid-Back-Oberfläche, kann unterm Strich einfach barrierefreier sein. Und die andere Frage ist natürlich, wenn man das dann gegeneinander abwägt, und mein Verdacht ist ja vielmehr, dass Leute sich nicht auseinandersetzen mit einem System, weil sie es halt lernen müssten. Und dass es in der Partei wahrscheinlich tatsächlich gar nicht so eine große Rolle spielt, wie viele Leute Internet haben oder nicht. Also wir reden hier immer noch über ein System, was wir in der Partei einsetzen wollen. Kein Widerspruch? Dann gehe ich sonst einfach zum nächsten Punkt voran. Okay. Ah, ne, Festlegung auf eine Software hatten wir eben schon. Habe ich eventuell einen übersprungen? Ist der nächste Widerspruch zum Programm. Wir sind für demokratische Wahlen und gegen Wahlcomputer. Das ist, dann kommt ein Komma, würden so einen mit diesem Antrag zur Abstimmung einsetzen. Achso, wir würden einen Wahlcomputer einsetzen, wenn wir diesen Antrag annehmen. Rechtlich ist dies möglich, das nimmt uns aber unsere Glaubwürdigkeit. Generell gilt natürlich, dass wir in so einem System nur Abstimmungen machen können und keine geheimen Wahlen. Ich finde auch die Idee sehr gut, dass man zum Beispiel ein Quorum auf geheime Wahl oder so einführt, dass man sagt, okay, diese Frage können wir nicht in Liquid Feedback bearbeiten, die müssen wir immer geheime Abstimmung machen, so dass eben bestimmte Positionen nur in geheimer Wahl abgefragt werden können. Das steht uns komplett offen. Ja, genau, einfach analog zum Parteitag. Ne, da kennen wir alle, in der Regel wird die Hand gehoben, bei den meisten Anträgen wird offen abgestimmt und geheime Abstimmung muss beantragt werden. Und ganz analog könnte man auch so eine ständige Mitgliederversammlung gestalten und muss daher keinen Wahlcomputer daraus machen. Wobei ich da jetzt einen kurzen Einwurf machen möchte, schon mal. Die Formulierung stimmt nämlich nicht ganz. Das ist rechtlich vielleicht machbar. Ich möchte hier an der Stelle auch mal ganz eindeutig darauf hinweisen, dass viele Geschäftsordnungsvarianten, die ihr wahrscheinlich im Kopf habt, rechtlich nicht machbar sein werden. Ich empfehle euch da die Lektüre gerade des Urteils, das ich vom Bundesschiedsgericht erstritten habe. Denn da reden wir ganz eindeutig von einem Organ und dann gelten die entsprechenden Regeln, ne? Und die müssen gewährleistet werden. Punkt. Also und zwar so unabhängig davon, wie hoch die Beschlussmöglichkeiten sind. Also selbst für ein Organ, das nur Positionspapiere rausballert, sobald es ein Organ ist, sobald es in der Satzung steht und nach Bundesschiedsgerichtsmeinung Entscheidungsbefugnisse hat, dann müssen diese Regeln gewährleistet sein, diese Regeln eingehalten werden. Willst du nochmal konkret sagen, welche das Problem sind? Da geht es darum, dass die allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze eingehalten werden müssen, so wie es in den diversen Papers, zum Beispiel Wissenschaftlicher Dienst, erwähnt wird. Wobei die eben die grundsätzliche Möglichkeit schon dargelegt haben, nur man muss halt darauf achten, dass man auch einhält, wo sie sagen, das geht nicht und das geht nicht. Ne? Sicherlich, ja, aber das ist halt der Grund, warum ich sage, vielleicht. Weil es, also zum Beispiel dieses Prinzip der Transparenz ist, glaube ich, nicht geeignet für die Sicherung von so einem Entscheidungsprozess. Und das ist zumindest ein sehr großes Fragezeichen. Ja, da geht es ja eigentlich auch eher darum, dass man eben nur offene Abstimmungen da machen kann. Wenn wir sagen, die Transparenz, ja, dann geht eben nur, was sowieso öffentlich wäre. Wir könnten jetzt an der Stelle dann eigentlich gleich zum nächsten Kontrapunkt gehen, nämlich das Ding mit der Nachvollziehbarkeit. Das ist direkt der Nachfolgende. Also ich hätte da vorher noch eine Kleinigkeit. Und zwar, das haben wir auch ja schon x-mal hin und her geworfen, die Argumente, aber der Vollständigkeit halber zur Sache geheime Wahl beantragen. An einem normalen Parteitag beantrage ich die geheime Wahl, das kriegt die entsprechende Zustimmung und es wird sofort abgestimmt. Das heißt, der Zeitverlust ist minimal, also vielleicht die paar Minuten zum Abstimmen, Kerze nicht jetzt. Das ist kein Problem. Hier reden wir über ein System, das bei uns in Baden-Württemberg auf Landesebene Positionspapiere abstimmt. Da würde ein erfolgreicher Antrag auf geheime Wahl heißen, dass dieses Positionspapier in einem Jahr, zwei vielleicht sogar, wann haben wir zum letzten Mal über Programm geredet am Parteitag, also eventuell erst in Jahren, vielleicht auch in ein paar Monaten, kommt immer auf die jeweilige Situation an, abgestimmt werden kann. Und damit existiert ein gigantischer Druck auf die Teilnehmer, eben nicht geheim abzustimmen. Und das ist anders als bei einem normalen Parteitag. Wie man es bewertet, ist jedem für sich belassen, aber es ist auf jeden Fall anders. Anders ist es schon, aber diese zeitliche Geschichte, die ist ja dann jetzt wie jetzt. Ne? Also jetzt können wir nur Positionspapiere und so weiter beschließen auf einem Parteitag. Das heißt, wenn ich jetzt einen Positionspapierantrag stelle, dann muss ich auch warten, bis Parteitag ist. Okay, du hast natürlich recht, dass es einen gewissen Druck gibt, wenn ich es jetzt entscheiden will, dann nicht geheime Wahl zu beantragen in so einem System. Aber Ja, wenn das eine wichtige, also mir wichtig ist, dass es geheim abgestimmt ist, dann bei den Stock muss ich dann halt springen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand sagt, oh, das ist eine Gewissensentscheidung, das dauert mir aber zu lang, deswegen sage ich jetzt doch nicht geheime Wahl. Also so funktioniert es dann wahrscheinlich auch nicht. Ich finde es vor allen Dingen ist ja wichtig, dass wenn Leute geheime Wahlen haben wollen, dann ja sicher nicht bei unstrittigen Fragen, dann ist es vielleicht gar nicht so dumm, das auf den Parteitag zu verschieben. Und das Schöne ist, die Leute haben alle im Vorhinein vom Parteitag, wissen sie schon, die Fragen müssen wir geheim abstimmen und können sich gut darauf vorbereiten. Das sehe ich eigentlich auch für einen Vorteil an. Weil beim Parteitag heißt es dann, nee, das stimmen wir jetzt geheim ab und dann sind manche mehr vorbereitet, andere weniger und das heißt, im Vorhinein klar zu haben, an diesem nächsten Parteitag stimmen wir folgende Fragen geheim ab, halte ich auch für eigentlich der innerparteilichen Demokratie förderlichen Prozess. Also nur kurz einen Einwurf da noch schnell zu machen. In der Situation wird es dann halt gefährlich. Abteilung Quorum, ich glaube, mit einem Quorum von über 5% könnte es da schon Probleme geben. Und 5% Quorum, das sind recht wenige Leute. Das müsst ihr euch auch mal durch den Kopf gehen lassen. Aber wo kommen die 5% her? Die haben wir ja jetzt in dem Antrag nicht stehen. Die 5% sind die von den meisten Kommentatoren im Parteiengesetz festgelegte Höchstquorum für den Minderheitenschutz. Okay, da können wir uns dann bei der konkreten GO drüber unterhalten, wie viel Leute das tatsächlich. Auch nur als Hinweis, was da zu beachten ist, ne? Einfach mal eine Zahl in den Raum zu stellen. Ja, man muss halt einfach gucken, dass man sozusagen das System nicht einfach trollierbar macht, wenn einfach nur eine Handvoll Leute es blocken wollen, alles geheim abstimmen sagen und eben aber trotzdem nicht zu hoch. Also klar, das muss man dann aushandeln. Ist aber nicht Teil des Antrags. Also ich denke aber, dass es auch bei eigentlich unstrittigen Sachen sehr schnell zu geheimen Abstimmungen kommen kann, weil auch bei Sachen, die parteiintern unstrittig sind, kann es dadurch, dass es öffentlich und protokolliert auf alle Ewigkeiten nachvollziehbar ist, das ist eine andere Qualität als beim Parteitag, kann man Angst vor Nachteilen haben durch diese Positionierung, die jeder auch noch in Jahren nachlesen kann. Und es gibt genug Bereiche, stellt euch vor, jemand, was nicht arbeitet bei der katholischen Kirche, was nicht an einem Kindergarten oder sonst wo als Erzieher, Erzieherin, und jetzt geht's um einen Antrag für Rechte von Homosexuellen. Das kann Probleme geben im Arbeitsleben und derartige Punkte gibt's massig. Ich lasse einen Umweltschützer, der was nicht bei der ENBW arbeitet, zum Antrag gegen Kernenergie abstimmen. Der darf nicht mehr im AKW arbeiten danach. Also das gibt's bei sehr, sehr vielen Themen. Also ich sehe das kritisch. Das sind jetzt natürlich alles Themen, wo die Piratenpartei als Partei ja schon eine Position hat. Das darf man auch nicht vergessen. Das habe ich auch am Montag schon angemerkt, dass solange wir sowas gar nicht haben, wird von jedem, dem du sagst, du bist in der Piratenpartei, davon ausgegangen, dass alles, was er in der Presse gelesen hat, und alles, was er irgendwo am Programm gelesen hat, dass es deine Meinung ist. Ja, also auch wenn du gar kein aktives Mitglied bist, ja, dann sagt er, oh, ich habe aber letztens in der Zeitung gelesen, ihr habt irgendwie irgendjemand Rassistischen gehabt, bist du auch rassistisch oder sowas. Extremfall, ja, aber prinzipiell bedeutet das nun mal nach außen hin, wenn man ein Mitglied in einer Partei ist, dass Leute von außerhalb das darauf reduzieren, dass man diese Position einfach auch hat. Und das Ding ist, da muss ich dir widersprechen, das ist was anderes. Das kommt daher, dass du eben bewusst oder unbewusst das ausgeplaudert hast, dass du in dieser Partei bist, aber selbst das mit diesem, dass er alles, was die Partei tut, auf dich bezieht, kannst du sehr einfach begegnen, indem du halt hinstehst und sagst, nee, das sind halt einfach ein paar Spinner oder was weiß ich, da wurde ich halt überstimmt oder sonst irgendwas. Du hast immer die Möglichkeit, dich von so etwas zu distanzieren. Aber wenn er jetzt kommt mit dem Abstimmungsergebnis, hier, vor 5 Jahren haben sie in Liquid Feedback der Piratenpartei dafür gestimmt, dass Homosexuelle eine vollständige Ehe mit allen Vorteilen einer normalen Ehe eingehen dürfen. Was soll das? Bla, bam. Und dann kriegst du aufs Maul. Da kannst du nichts mehr gegen tun. Deshalb, du gerätst da tatsächlich in Konflikt eben mit diesem, ich muss immer wissen, wer was wann über mich weiß. Und sobald etwas halt mal in der elektronischen Datenbank steht, kann ich das nicht mehr sagen. Da sind wir wieder bei einem heiß diskutierten Thema, das ist der Klarnamenszwang. Ist der wirklich notwendig? Oder kann man den vielleicht umgehen, indem man einfach bloß die Registrierung parteiintern pro Person einmal festlegt? Also, ich persönlich bin der Meinung, aber da, das ist ja auch die Möglichkeit, die uns die verschiedenen GOs geben. Ja, die Leute in Mecklenburg-Vorpommern sagen ja, es geht mit Pseudonymen und werden das wahrscheinlich auch so ausprobieren. Ich persönlich sage, ich habe lieber den Antrag auf geheime Abstimmung und meinetwegen tun wir sogar die Hälfte aller Anträge verschieben. Aber das ist immer noch besser, als was wir momentan haben, wo wir alle Anträge auf den Parteitag verschieben. Und das ist halt wirklich so ein Punkt, wo man natürlich diskutieren muss anhand den konkreten GO-Vorschlägen. Ich persönlich würde mal sagen, man ist ja punktuell in vielen Sachen betroffen und man macht ja auch nur eine geheime Abstimmung, weil man befürchtet, dass man in der Partei in einer Minderheitenposition wäre. Ja? Also gerade bei so Sachen wie Trennung Kirche und Staat, wenn ich dann bei der Caritas arbeite, dann denke ich mir, ja gut, okay, meine Partei hat jetzt schon so oft meine Position gestützt, dass ich zwar jetzt also ich kann jetzt dann überlegen, will ich unbedingt eine geheime Abstimmung oder sage ich, ah ja, die Partei wird in meinem Sinne in diesem einen Punkt abstimmen. Das ist natürlich eine Abwägungsfrage, die man dann halt nicht mehr wegkriegt, wenn man dieses geheime Abstimmungsding macht. Aber ich glaube, dass es nicht mehr nachvollziehbar wird mit einer pseudonymen Geschichte. Lass mich da aber gerne überzeugen vom Gegenteil. Also, das ist auch noch was ich noch anmerken wollte. Egal, ob die Leute jetzt aus Blockierwillen das machen oder mit Gründen sagen, ich will geheim abstimmen, schlimmer werden als jetzt kann es dadurch nicht. Also, kleine Anmerkung. Die geheime Abstimmung ist ja gerade dazu da, dass ich abstimmen kann, ohne Nachteile befürchten zu müssen. Und wenn ich jetzt in einem neuen System, wenn manche das so sehen würden, dass ich die Wahl habe, naja, geheim offen abstimmen oder nicht abstimmen, dann hätte man ein Problem, weil dann gäbe es die geheime Abstimmung nicht mehr, ja. Also die Argumentation, so soll es nicht sein. Also ich hoffe, es kommt rüber, ja. Ja gut, da ist auch die Frage, ob nur der Antrag auf geheime Abstimmung wieder mit Klarnamen getätigt werden muss oder ob der veröffentlicht wird, wer jetzt sagt, ich möchte geheim abstimmen. Das ist auch eine sehr interessante Frage, ja. Also, was da auch noch, wobei ich jetzt auch noch darauf hinweisen möchte, StreetDog hat da auch noch einen wichtigen Punkt dazu geschrieben. Die Stellungnahmen der Datenschutzbehörden, zum Beispiel Landesdatenschutzbeauftragter Berlin oder der Landesdatenschutzbeauftragte Schleswig-Holstein, haben es als notwendig erachtet, dass Pseudonyme erlaubt sind. Und wiederum im Gegensatz dazu gehen die Entwickler von Liquidfeed, zum Beispiel Jan Behrens, ganz explizit hin und sagen, das System Liquidfeedback ist nur dann nachvollziehbar, also sie sagen es explizit nur dann, wenn jedes Mitglied jedem anderen Benutzer im System bekannt ist. Und das wiederum hebt dann die Pseudonymisierung, heißt dann, es darf keine Pseudonymisierung geben. Also es kann eigentlich nicht zusammenzubringen sein. Vielleicht sollte ich zu dem Datenschutzurteil Berlin noch anmerken, dass da ein ganz konkreter GO, also was wir jetzt GO nennen, ganz konkreter Umsetzungsvorschlag war, ohne die Möglichkeit für eine geheime Wahl abzustimmen. Da ist auch der deutliche Wunsch von dem Herrn Holzapfel, sich da auf ihn auf dem Laufenden zu halten bei dem Konzept. Und er hat in Punkt 4 gesagt, es gibt denkbare Beschränkungen des Klarnamensprinzips, ja, wo er gesagt hat, es gibt Situationen, wo es denkbar wäre, dass man mit Klarnamen arbeitet. Prinzipiell müsste man aber sowas wie einen neuen Vorschlag mit hey, hier kann man einen Antrag auf geheime Abstimmung auch nochmal prüfen lassen, wenn man das wollte, ja, also das könnte man ja tun. Er hat gesagt, es gibt 4 Punkte, die er konkret genannt hat, wo unter dem Aspekt, was ihm eingereicht wurde, trotzdem Klarname möglich wäre, ja, das war einmal hat er gesagt, Pseudonym muss gehen, im Ausnahmefall, kann aber ein Klarnamensprinzip funktionieren. Ein Beispiel wäre bei der Einbringung von Initiativen eine Klarnamenspflicht einzubringen. Die Klarnamenspflicht für bloße Stimmabgaben oder Delegation der Mitglieder sollte sich allerdings auf noch zu definierende Ausnahmefälle beschränken. Hat ja, ist eine klare Aussage. Jetzt müsste man natürlich. Ja, gucken, Moment, das ist halt jetzt das Problem. Weil jetzt liest ihr doch mal durch, was der Jan Behrens geschrieben hat. Jan Behrens ist davon überzeugt, dass Transparenz funktioniert. Ich nicht. Und selbst er sagt, dass es nur dann geht, er geht sogar noch weiter, er verlangt nicht nur Klarnamen. Er hat in seinen diversen Publikationen, die er in seinen Veröffentlichungen häufig davon geschrieben, dass Klarnamen nicht reichen, sondern dass tatsächlich jeder Benutzer des Systems jedem anderen Benutzer bekannt sein muss. Das ist noch eine Erweiterung zu Klarnamen. Das ist in einem Landesverband wie Baden-Württemberg schon ein echtes Problem. Ja. Weil ich weiß nicht, wer jetzt Max Mustermann ist, wenn ich da jetzt nicht mehr Informationen habe. Und die Überprüfbarkeit des Gesamtergebnisses basiert in so einem System, das auf Transparenz setzt, grundsätzlich darauf, dass ja ich die Leute kenne, die da abgestimmt haben. Wenn ich jemanden nicht kenne, dann kann ich nicht beurteilen, ob die Abstimmung, die ich da vor mir sehe, richtig ist. Und dann fällt das System in sich zusammen. Genau in die Richtung, da wollte ich gerade auch argumentieren. Also ob Klarnamen oder Pseudonym ist eigentlich vollkommen egal. Das ist eine, naja, eine doofe Debatte in Anführungszeichen. Es geht um bekannt oder nicht bekannt. Das ist die eigentliche Frage. Okay, dann nehmen wir den Begriff. Ganz wichtig an der Stelle ist ja, dass man nicht, also das ist ja, ich bin ja jetzt nicht Jan Behrens, ne? Es ist die Frage, reicht es nicht, wenn eine Manipulation stattfindet, dann gibt es ja sehr viele Leute, die Möglichkeit haben, mit einem kurzen Blick ins System zu schauen, wie denn ihr Umfeld zumindest abgestimmt hat. Oder sie selber vor allen Dingen. Und da muss ja nur eine Unregelmäßigkeit passieren, dass man dann sagt, jetzt muss man es genauer überprüfen. Also und da geht es dann nicht darum, dass man jeden, sondern dass man jede Stimme nachprüfen kann, also jede erfragen kann letztendlich. Deswegen, nee, damit kriegst du über recht kurze Zeiträume ganz böse in Fallen rein. Vom Sicherheitsaspekt her wirst du, glaube ich, keinen Mensch vom Fach finden, der dieses Konzept akzeptieren wird. Keinen. Also der Punkt ist, es kann Leute ohne Kontakte geben. Das kann ja durchaus passieren, dass jemand in eine Partei eintritt und niemand kennt. Dessen Stimme kann niemand überprüfen. Der Account wiederum könnte missbraucht werden oder sogar gar keine Person dahinter existieren. Das heißt, diese Überprüfung würde funktionieren unter der Annahme, dass jeder jeden anderen kennt und wir das praktisch so iterativ zählen lassen. Normalerweise sind Sicherheitsbegriffe so, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Angreifers, je öfters er versucht anzugreifen, vernachlässigbar gering wird. Also es wird auf lange Sicht immer weniger. Und hier haben wir einfach einen konstanten Faktor. Es gibt also nicht irgendwo ein Cluster oder vielleicht auch lauter Einzelpersonen, die kein Umfeld haben. Das sind also nicht 500, vielleicht sind es 100, vielleicht sind es 5, vielleicht ist einer, keiner, weiß man nicht. Und das ist ein konstanter Faktor. Und ja, auf den hat niemand, der das System überprüfen will, Einfluss, kann niemand verifizieren. Zumal berücksichtige die Pflicht zur Pseudonymisierung. Es muss ja zumindest eine Möglichkeit geben, im System pseudonym zu agieren. Und damit bricht bereits alles zusammen, weil ich jetzt als Angreifer, wenn ich die Möglichkeit dazu habe und man sich auf diese Schutzmechanismus Transparenz verlassen müsste, hätte ich jetzt die Möglichkeit, einfach über pseudonyme Accounts abzustimmen. Und dann hat niemand die Möglichkeit zu sagen, ob das so richtig ist oder nicht, weil es sind pseudonyme Accounts, deren Auflösung ist illegal. Naja, das ist ja, wie gesagt, ja, nicht fest, dass es, dass wir uns da darauf einigen, dass es Pseudonym-Accounts gibt. Also wenn es welche gibt, dann können wir nicht immer davon ausgehen, dass die Abstimmung genau so stimmt. Ne? Also prinzipienbedingt. Und dann hätten wir, wie mit dem anderen Liquid-Feedback-Vorschlag, den wir einreichen, eben ein System, mit dem man halt keine Beschlüsse fassen kann. Beschlüsse könnte man eben nur fassen, wenn man das Ergebnis auch nachvollziehbar hat. Das stimmt schon. man muss jetzt auch noch dazu sagen, dass das ist ja jetzt nicht so, dass die Mecklenburg-Vorpommern Leute einfach so drauf losgeschrieben haben. Ja, die haben ja schon, da war ja schon Verwaltungsrichter beteiligt und also waren ja schon Piraten dabei, die jetzt bei Justiz nicht irgendwie blutige Anfänger sind. Und das muss klar, kann man da zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Wie gesagt, ich behaupte, dass ein nicht anonymes System mit der Möglichkeit zur geheimen Abstimmung, wenn sie gegeben ist, ein anderer Fall ist, der eventuell sogar von denselben Leuten anders bewertet wird. Das müsste man dann eben überprüfen. Aber das ist auch eine Frage, die letztendlich an der GO hängt, weil da ist man sich ja auch nicht mal innerhalb der Liquid Feedback Befürworter unbedingt einig und da muss man letztendlich über konkrete Anträge diskutieren, ob Pseudonym möglich ist oder nicht und unter welchen Bedingungen und so weiter. Der andere Punkt ist, dass man nicht vergessen darf, dass wir trotzdem, wenn es wirklich eine SMV ist, eine Akkreditierung haben müssen. Und die kann jährlich sein, die kann halbjährlich, das ist auch wieder auszuarbeiten, aber prinzipiell kann man das ja durchaus so gestalten, dass eine Person sich schon im Real Life, aber zumindest bei ihrer eigenen Gliederung und nicht irgendwie auf dem Landesparteitag irgendwie für das Jahr akkreditieren muss und dann ist sie auf jeden Fall mal persönlich vorstellig geworden. Das machst du dann einen Fehler, das bringt nur mehr andere Sektoren. Ja, sag an. Also du kannst durch eine Akkreditierung ist keine Schutzfunktion, sondern birgt in sich nur weitere Möglichkeiten für Angriffe. Also sprich, wenn du schon an einer Stelle massive Sicherheitsschwierigkeiten hast, ja, es ist das Ding ist, die bestehende Software. Also jede einzelne Software, die es momentan gibt im Bereich Liquid Democracy, ist vom Sicherheitsstandpunkt nicht haltbar. Das heißt, wir reden, wenn dann, von einer Neuentwicklung. Ich kann dir auch sagen, wie man das machen könnte. Also es gibt einfache Möglichkeiten, ein System zu machen, das auf Transparenz setzt und funktioniert. Und zwar, indem man auf kryptografische Signaturen setzt, weil dann habe ich einen mathematischen Beweis, dass das so stimmt. Das kann man dann zum Beispiel so gestalten, dass man eine Urne macht auf den Parteitagen und jeder Akkreditierte darf da dann halt sein Zettelchen reinschmeißen, auf dem der Schlüssel für seinen Key, also für seinen Krypto-Key drin steht, also der öffentliche. Und dann werden alle Entscheidungen von ihm signiert mit seinem privaten Schlüssel und veröffentlicht. Und jetzt kann ich dann nachschauen, war der Schlüssel in der Urne, diese Liste wird veröffentlicht, die Auszählung kann öffentlich sein und so weiter. Dann habe ich ein pseudonymes System, bei dem ich mir sicher sein kann, dass nur Akkreditierte tatsächlich abstimmen durften. Ja, ja, wenn du das programmierst, dann können wir auch das mit dieser Satzung benutzen. Das Ding ist, das müsstest du programmieren, um es überhaupt für etwas benutzen zu dürfen. Du kannst nicht darauf verzichten, du brauchst so ein System. Nee, also das sehe ich jetzt anders. jedenfalls waren wir jetzt eben noch bei der Akkreditierung, also zumindest dieser Fall, dass oder bilden sich eine relativ große konstante X von Leuten, so einzelne unverbundene Punkte, die da irgendwie agieren und eventuell Sockenpuppen sind. Also ich meine, wir reden ja nicht von einem theoretischen Konstrukt, sondern von einer praktischen Partei, in der Menschen sind. Und bei diesen ganzen Wahlgrundsätzen geht es ja auch darum, erstmal, also ne, wenn man die strikt befolgt, dann hat man halt die perfekte Situation und sichere Wahl. Aber es ist ja auch in der realen Wahl so, dass es mal aufgeweicht wird, um allen möglichen Leuten auch Zugang zu geben. Zum Beispiel die Briefwahl ist ja auch alles andere als sicher, wird aber erlaubt, eben damit mehr Leute teilnehmen können und das macht die Wahl zwar unsicherer, aber wenn man sagt, okay, diese Unsicherheit, die da drin steckt, ist nicht so groß, dass die komplette Wahl irgendwie gefährdet ist, dann nimmt man das in Kauf und so ein bisschen sehe ich das an der Stelle auch, okay, Und deswegen finde ich jetzt nicht, dass wenn es an manchen Stellen vielleicht Weichheiten gibt, dass sofort das komplette System umfällt. Aufweichen ja, aufheben nein. Und ich glaube, da haben wir das Problem. Aufweichen bedeutet bei der Nachvollziehbarkeit, zum Beispiel, wenn ich hinstehe und sage, okay, es kann halt nicht mehr von jedermann nachvollzogen werden, was da passiert ist, sondern man muss halt ein, sagen wir mal, gewisses mathematisches und informationstechnisches Grundwissen mitbringen, um nachvollziehen zu können, was da passiert. Das ist zum Beispiel bei kryptografischen Systemen so. Das ist die größte Hürde, warum wir bei Bundestagswahlen niemals, jedenfalls in absehbarer Zukunft, nicht kryptografische Systeme einsetzen werden. Einfach, weil das nicht von jedermann nachvollzogen werden kann. Für den parteiinternen Gebrauch, denke ich, kann man das schon mal sagen, okay, gut, da kann man zum Beispiel diesen Grundsatz einschränken. Aber wenn ich gar keine Möglichkeit mehr habe, also wenn jetzt sogar ein Experte, der genau weiß, was passiert und was passieren kann, nicht mehr nachvollziehen kann, was geschehen ist, das geht auf keinen Fall, weil dann habe ich das verfassungsrechtliche Prinzip nicht aufgeweicht, sondern aufgehoben. Und das passiert ja hier, wenn du auf etwas setzt, das nicht funktioniert vom wissenschaftlichen Standpunkt. Im praktischen Level ist es ja, passiert das ja nicht. Also du müsstest mir erstmal die Situation beschreiben, in der es so viele Accounts gibt, die irgendwie eine Wahl kippen können, die niemand kennt und verifizieren kann, ob deren Abstimmergebnis so stimmt, wie es da steht. Also das ist ja keine real stattfindende Geschichte. Auch im Bundesliquid sehe ich ja, wie Leute mit meiner Stimme abstimmen oder mein Umfeld abstimmt. Aber es geht ja gerade die ohne Umfeld. Wir haben in Baden-Württemberg, was ich, 3.000, 3.500 irgendwie sowas Mitglieder. 200 kommen zum Parteitag, sind sicherlich nicht alle, vielleicht sind 400 aktiv. Aber wirklich sehr viele sind einfach nur Mitglied aus Sympathie und kommen zu keinem Stammtisch, die kennt niemand. Und deren Accounts existieren dann, wenn man so ein System anlegt. Deren Accounts sind nicht verknüpft mit anderen Accounts, deren Accounts werden nicht von anderen überprüft. Und das sind inzwischen sicherlich die Mehrheit. Da würde ich gerne die Zahlen zu sehen. Da stellt sich die Frage der Accountvergabe. Wie wird der Account vergeben? Kann ich mich einfach registrieren mit einer Mitgliedsnummer oder was? Das ist sehr unsicher. Ja? Oder wird jemand, der entsprechend datenschutzverpflichtet ist, die Account-Erstellung ermöglichen erst für den Einzelnen, der sie dann, was weiß ich, in der Landesgeschäftsstelle oder wo auch immer beantragt hat? Also es muss damit eine Akkreditierung gibst du den Leuten geben. Sozusagen die Möglichkeit, Accounts zu drucken, in Anführungszeichen. Das ist zum Beispiel, wenn du eine Person hast, die dafür zuständig ist, was weiß ich, Gensec von der Gliederung, dann hat der zum Beispiel die Möglichkeit, einfach zu gucken, ist das Mitglied, hat das Mitglied schon einen LKFB-Account in Bavü? Nein, alles klar, dann mache ich mir jetzt einen. Und damit hast du es ausgehebelt. Da gibt es mit Sicherheit Lösungen, dazwischen zu gehen, ja, zum Beispiel auch, dass der wieder überprüft wird, ja, dass der nicht alleine das machen kann. Der Punkt ist, Moment, das geht am Punkt vorbei. Der Punkt war, ich kann dir jetzt spontan ein Beispiel nennen, wie es passieren könnte. Und das bedeutet, du kannst im Grunde genommen keinen Prozess schaffen, der dieses Problem im Vorfeld abfängt. Das geht nicht, weil irgendwer wird immer irgendwie eine Möglichkeit finden können. Es geht darum, etwas ausschließen zu können. Und wenn ich es aber nicht ich ausschließen kann, dann... bei den aktuellen Wahlen ausschließen, dass manipuliert wird, also... Kann man auch bei Urnenwahlen nicht, also ja, das meinte ich. Das kann halt, Urnenwahlen im aktuellen System sind sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ich kann zu Beginn hingehen und mich davon überzeugen, dass die Urne leer ist, dass sie verschlossen wird. Ich kann die ganze Zeit daneben stehen, ich darf die Wählerlisten anschauen, darf also gucken, dass also tatsächlich nicht jemand fünfmal durchgeht. Ich sehe am Ende dann, dass die Urne, dass, ja, wenn sie geöffnet wird, ich sehe die Auszählung. Also eine Urnenwahl ist, genügt sehr, sehr hohen Standards. Es gibt einen theoretischen Angriff, wenn mit Briefumschlägen gewählt wird. Und zwar könnte einer reingehen und dann einen leeren Briefumschlag einwerfen und den Wahlzettel rausnehmen. Und dann draußen jemanden praktisch den ausgefüllten Wahlzettel verkaufen und dafür dem seinen leeren wiederbekommen. Wobei der Angriff skaliert ganz schlecht, weil erstens fällt es auf, wenn man mit einem 50-Euro-Schein vorm Wahllokal rumhüpft und zweitens ist es immer noch eine geheime Wahl, sprich die Person könnte den ausgefüllten Wahlzettel nehmen, das Kreuz durchstreichen und anderes setzen. Das heißt, ich habe nicht mal die Manipulationssicherheit. Das ist übrigens der Grund, dieser höchst unwahrscheinlich und wenig skalierende Angriff ist der Grund, weshalb wir keine Umschläge mehr haben bei den Wahlen. Ja, und was Sven auch noch vorhin erwähnt hat, sollte hier auch erwähnt werden, ausschließen bedeutet nicht unter allen möglichen Umständen ausschließen, sondern es bedeutet, ausschließen heißt, dass die Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieses Ereignisses verschwindend gering wird. Also nicht null, sondern nur verschwindend gering. Und das ist eben in den meisten Fällen nicht gegeben. Halt ich eben, weil Liquid Feedback, gerade wenn man ein Akkreditierungssystem hat, was auch noch auf regionaler Ebene zum Beispiel starten kann, durchaus als gegeben, weil ich auch da eine Dezentralisierung dann auch noch vom Akkreditierungsprozess habe. Aber letztendlich muss man vielleicht nochmal festhalten, weil ich glaube, da beißen wir uns jetzt ein bisschen fest gerade, weil es nicht wirklich zu dem Satzungsänderungsantrag gehört, sondern an vielen verschiedenen GOs natürlich anders aussehen würde, wie wir das hier diskutieren. Tatsächlich muss man jetzt halt mal festhalten, dass wir da zwischen Allgemeinheit und Freiheit der Wahl eigentlich diskutieren, dann auch auf einer ideellen Schiene. Das ist ja auch bei der Briefwahl so, dass da auch Wahlrechtsgrundsätze sich gegenseitig widersprechen in manchen Fällen. Und das muss uns auch klar sein, dass die nicht irgendwie, die befolgt man dann, und das geht auch immer, sondern dass es durchaus zur Folge haben kann, dass man einen mehr befolgt und dann der andere darunter leidet. Was ja auch bei der Briefwahl der Hintergrund ist, dass da gesagt wurde, okay, Freiheit der Wahl ist da nicht optimal, aber die Allgemeinheit der Wahl, was da unterm Strich rauskommt, ist es uns wert. Auch wenn wir in der BRD jetzt irgendwie bei 20% Briefwahl mittlerweile schon sind, wo es schon kritisch wird. Da muss ich jetzt auch wieder widersprechen. Doch, es geht in diesem Satzungsänderungsantrag um dieses Problemfeld. Denn ihr legt euch auf Online und Liquid Democracy fest. Alleine mit der Festlegung auf Online handelt ihr euch die genannten Probleme ein. Mit der Festlegung auf Liquid Democracy wird es noch heftiger. Denn da sind wir da, wo ich vorhin gesagt habe. Liquid Democracy, alles schön und gut. Es gibt ein paar bestehende Softwarelösungen. Und jetzt kommt das Aber. Die erfüllen diese Anforderungen nicht. Und das bedeutet, es muss Software neu geschrieben werden. Es gibt keine wirkliche Wahl. Das ist der Punkt. Du kannst meines Erachtens nach keine GU formulieren, die dich in die Lage versetzt, Adhocracy, Liquid Feedback oder eine andere bestehende Lösung einfach zu benutzen. Weil du eben diese festen Grundsätze hast und ja, einschränken ist okay, aber aufheben eben nicht. Und das müsst ihr euch wirklich mal klar machen. Wenn ihr hier auf einer Webseite etwas betrachtet, das ist so volatil. Was ihr da seht, sind Informationen, die an so vielen verschiedenen Stellen bearbeitet wurden, dass du in keinem Fall in der Lage bist, sicher zu sagen, was du da vor dir siehst. Das ist auch der Punkt. Es reicht nicht, dass bei einer Wahl das Ergebnis auf einem elektronischen Bildschirm angezeigt wird, sondern es muss tatsächlich ausgedruckt werden. Also diese ganzen Wahlcomputer müssen deine Stimmabgabe in irgendeiner Form physisch ausspucken. Und das Äquivalent, das man bei Online-Abstimmungen halt machen kann, ist, dass man sagt, okay, es gibt's nicht physisch, aber wir machen uns eine mathematische Krücke, Kryptographie, um uns aus diesem Dilemma zu befreien, dass wir nicht hineingucken können in den Rechner, dass wir nicht sehen, was in dieser langen Kette von Prozessoren und Datenleitungen hat jetzt dafür gesorgt, dass hier auf meinem Bildschirm Ja steht oder Nein steht. Und das ist der Punkt. Da müsst ihr rauskommen, weil ihr kriegt es nicht innerhalb des Rechners gelöst. Ich stimme dir zu, dass die kryptografische Variante da wahrscheinlich die beste Lösung ist, aber jetzt mal ehrlich, was spricht denn dagegen, dass man das System dafür neu entwickelt? Außer der fehlenden Manpower vielleicht. Muss halt jemand machen. Richtig. Ich bin der Letzte, der sagt, nein. Wenn sich jemand findet, der das machen will, dann stehe ich vielleicht sogar dafür bereit, ihm zu sagen, das und das, aber selber machen werde ich es bestimmt nicht, weil ich sehe das nicht als zielführend an halt. Ich bin so weit, dass ich sage, okay, wenn du es unbedingt machen möchtest, dann sage ich dir, was du meiner Meinung nach beachten musst und wie du es machen könntest. Aber ich habe selber andere Projekte, ja. Wir sind jetzt halt tatsächlich am Punkt, wo man auch diskutiert, okay, wirft man auch einen Wahlgrundsatz über Bord, um eben diese Online-Geschichte zu ermöglichen. Ich bin auch der Meinung, dass man das in der Partei mal ausprobieren kann und eben guckt, wie hoch ist denn jetzt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwo was manipuliert wurde? Wie oft wurde denn Zweifel angemeldet man ist ja manchmal dann durchaus überrascht, wenn so ein System was ganz anderes liefert, als ein Parteitag liefert oder so. Ich denke immer noch, dass trotz der Probleme man das Experiment wagen sollte. Da jetzt mal ungeachtet der Tatsache, dass ich es höchst bedenklich finde und anzweifle, dass es machbar ist, einen Wahlrechtsgrundsatz über Bord zu werfen. Was senden wir denn damit für ein Signal aus? Wir sind angetreten, die Demokratie zu stärken und stehen dann hin und schmeißen einen der Grundwerte der Demokratie über Bord. Na, um mehr Leuten die Teilnahme zu ermöglichen. Also wir stärken einen Grundsatz und schwächen einen anderen. Nee, Moment. Du hast gerade nicht stärken oder schwächen gesagt. Du hast gesagt, über Bord werfen. Das ist was ganz anderes. Und darum geht's nämlich. Denn es geht entweder nachvollziehbar oder geheim. Meines Erachtens geht nicht beides. Ja. Ja. Ja, und das ist das Problem. Du kannst doch nicht einfach einen Wahlrechtsgrundsatz über Bord werfen. Die sind wichtig, die haben einen Hintergrund. Die Frage ist, ob der nicht dann erfüllt ist in dem Moment, wo du sagst, nicht nur dieses System fällt Entscheidungen in der Partei. Also wir hatten ja schon über die Verschiebung auf Real-Life-Parteitag gesprochen. Also das muss man muss das ja schon in einem Kontext von der Partei sehen und nicht als das einzige System, was wir dann haben. Wir haben nach wie vor Landesparteitage, wo es im Übrigen sehr schön wäre zu wissen, okay, die und die Abstimmungen kommen, weil die wurden verschoben, weil die geheim gefordert wurde, dass die geheim stattfinden. Das sind halt schon, es ist ja auch bei der Briefwahl so, dass dadurch, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe zu sagen, okay, nee, ich will aber dann doch lieber zur echten Urnenwahl gehen, dass dann auch bestimmte Einschränkungen in Kauf genommen werden bei der Frage der Freiheit der Wahl. Und das sind halt eben die Punkte. Es wird immer dann irgendwie davon gesprochen, dass das System die eierlegende Wollmilchsau sein soll, wobei wir doch durchaus nach wie vor die Parteitage haben. Wie gesagt, ich fände es gut, wenn die entlastet werden von Anträgen, die offensichtlich eine Mehrheit finden und vielleicht dann auch die ermöglichen, dass wir in den Themen, wo wir uns eh schon einig sind, mal ins Detail gehen. Ja, weil irgendwann kommt man an den Punkt, wo wir halt nur lauter Grundsatzprogrammanträge und halt ideelle Sachen haben, aber die konkreten Sachen, die kriegen wir nicht mehr beschlossen, weil die immer mehr in die Tiefe gehen und das kann man an einem Parteitag dann schon nicht mehr diskutieren in 2 Tagen. Außerdem legen wir halt dauernd in dieser Diskussion Wahlrechtsgrundsätze an Abstimmungen an, was halt, ne, es ist halt keine Wahl, es ist schon eine Abstimmung und da müssen vielleicht auch nicht alle Wahlrechtsgrundsätze drauf angelegt werden. Ist also, die Wahl eines Delegierten nicht auch eine Wahl? Ja, das ist ein Riesenminenfeld. Das ist einer der wenig beachtetsten Punkte in der ganzen Debatte. Das Parteiengesetz sieht die Wahl zu Vertretern in Vertreterversammlungen der höheren Gliederungen grundsätzlich als geheime Wahl an. Das ist von in sich gerade im Zuge dieser volatilen Delegationen der absolute Irrsinn. Ganz davon abgesehen. Ja, gut, da kann ich ja selber abstimmen. Also ich habe ja die Möglichkeit, ich muss ja nicht über einen Delegierten gehen. Das ist, ja das ist keine optionale Sache. Das ist nicht optional. Da kannst du nicht raus. Für die Wahlen von Delegierten, also Vertretern und Vorstandsmitgliedern, sieht das Parteiengesetz explizit die geheime Wahl vor. Das ist keine Option. Nee, bei den anderen Personenwahlen gibt es die Option, wenn sich auf Befragen kein Widerspruch erhebt. Das meine ich aber ja nicht. Ich meine ja, in anderen Parteien ist das deine einzige Möglichkeit, deine Meinung kundzutun, ist ja über einen Delegierten. In Liquid Feedback kannst du ja einfach selber abstimmen. Das ist ja nur eine Möglichkeit, die du bekommst, deine Stimme weiterzugeben. Aber wenn ich bei der SPD wäre, dann ist diese geheime Wahl an einen Delegierten ist sozusagen alternativlos. Ich habe ja keine Möglichkeit, meine eigene Stimme abzugeben ohne Delegation. Das ist ja ein völlig anderer Fall. Nee, das ist nicht anders. Sobald es die Möglichkeit gibt, hier Macht abzugeben an Delegierte, muss es geheim sein. Ja, okay, aber jetzt tust du mit dem auf Basis von dem Text diskutieren, aber nicht auf Basis von dem, was also wo man sich überlegt, ist es problematisch oder nicht. Da geht es ja jetzt nur noch darum, ob man jetzt irgendwas einhält oder nicht aus einem Parteiengesetz, wo man dann auch sagt, da muss man das halt kommt nicht schauen, aus dem Parteiengesetz. Was? Das ist eine Ableitung aus dem Grundgesetz. Vorsicht. Klar, aber ich erwähne das ja, was mir jetzt hier wichtig ist, ist der Unterschied zwischen dem, was im Parteiengesetz steht, mit der Erwartung, dass Stimmen völlig abgegeben werden, ja, dass ich ja nicht in der SPD in Kreisdelegierten wähle, dann hat er meine Stimme, dann kann er damit legitimiert Sachen machen, wenn ich in Liquid Feedback die jederzeit entziehen kann und selber abstimmen kann. Das ist ein völlig anderer Fall. Das ist nicht geknüpft an die Zahl der Abstimmungen, die der Delegierte macht. Sobald es dieser Delegierte gewählt ist und nur eine machen kann, ist es eine Delegiertenwahl. Es geht darum, meiner Meinung nach auch gar nicht, ob ich jetzt einen ausschließlichen Delegierten wähle oder halt mal einen für die nächsten 2 Tage oder nur für das eine Thema. Ich denke aber, dass es durchaus, weil wir ja schon wieder bei der Tool-Diskussion waren eben, wenn man denn sowieso gegebenenfalls was Neues machen muss oder das Aktuelle umstrukturieren muss, gibt es ja möglicherweise auch Lösungen, dass nicht eben nicht öffentlich ist, wem ich meine Stimme delegiere. Das geht nämlich außer dem Delegierten und mich nichts an. Das ist nicht technisch nicht lösbar. Da hast du dann wieder das Problem, dass du Dinge geheim halten musst, die du aber nicht geheim halten darfst, weil dir sonst das die Nachprüfbarkeit um die Ohren fliegt. Und den Delegierten geht's auch nichts an. Also das ist ja eine geheime Wahl, ja, der darf auch nicht erfahren, von wem er gewählt wurde. Ja, obwohl, Sven, warte mal, doch, es würde funktionieren, wenn du das System, das ich vorhin vorgeschlagen hatte, mit Stimmen automatisierst, halt indem du sagst, du prüfst einfach, ob derjenige wieder abgestimmt hat und schreibst dann deine eigene Abstimmung so ab. Ja, das müsste, da muss ich mal durchdenken, aber das sollte gehen. Also ich finde, man muss sich schon im Klaren sein, dass wir da von einem anderen Konzept sprechen und es einen Unterschied macht, ob ich die einzige Möglichkeit, die ich in der Partei habe, meine Meinung irgendwie Gewicht zu verleihen, das Wählen eines Delegierten ist, oder ob der Standard eigentlich, dass ich selber meine Stimme abgebe, ist und ich dann sage, okay, ich kann meine Stimme halt weitergeben, das ist dann halt öffentlich, aber der Standard ist eigentlich bei Liquid Feedback ja genauso, dass ich erstmal meine Stimme selber abgebe. Aber das ist das Problem nicht. Das Problem, was man damit hat, dass man die geheime Wahl braucht, ist, dass es gegebenenfalls Nachteile im Nachhinein für dich bringen kann. Ja? Und das geht genauso bei einer Teildelegation, wie es bei einer Volldelegation geht. Man muss sich vielleicht mal den größten Unterschied zu einer Entscheidung oder einer offenen Abstimmung auf einem Parteitag klar machen. Auf einem Parteitag ist eher nicht damit zu rechnen, dass irgendjemand sich die Mühe macht und bei allen 200, 300 Teilnehmern aufschreibt, wie er jetzt zu welcher Frage genau wie gewotet hat. Während bei einem Online-System ist es ein eingebautes Feature. Das heißt, jedes Online-System wird das schon ganz automatisiert tun müssen, einfach um zu funktionieren. Und das ist macht einen großen Teil dieses Problems aus. Ja, ich meine, das ist halt auch die politische Entscheidung, die wir treffen müssen, ob wir das wollen oder nicht. Also ihr legt ja durchaus korrekt dar, dass manche Sachen eben nicht vereinbar sind. Ob man jetzt irgendwie, ob das jetzt eine Wahl darstellt, zu delegieren in Liquid Feedback oder nicht, sei mal dahingestellt. Das sind halt teilweise Sachen, wo man sagen muss, okay, da kann man sich auch bewusst dagegen entscheiden, ohne tatsächlich jetzt den Anspruch zu verlieren, dann sinnvolles System zu haben. Und das muss man halt nur gut begründen können. Und in dem Fall ist die Begründung halt klar, damit es überhaupt online funktioniert, müssen wir darauf verzichten. Und die Frage stellen wir eben dann eben an die Mitglieder. Die sollte dann aber auch tatsächlich so offen auf den Tisch. Also das ist vielleicht hier mal der Hinweis einfach, dass jeder weiß, über was wir hier abstimmen. Weil, ist halt doch eine sehr richtungsweisende und tiefgründige Entscheidung im Endeffekt, die nicht aufgrund einer leichtfertigen Diskussion getroffen werden sollte. Ich mal ganz kurz was dazu sagen darf. Ich bin ja jetzt nicht so sehr in der Materie drin. Mir wäre es wichtig, dass ihr vielleicht sowohl im Vorfeld als auch auf dem Parteitag selber relativ knapp vor allen Dingen die praktischen Unterschiede herausarbeitet. Jetzt weniger so die philosophischen Ansätze, sondern wirklich so, welche Vorteile hat das eine System und welche Nachteile? Auch selbstkritisch sein, welche Nachteile hat das eigene System und das eben für beide Systeme zu machen. Ja, also das ist ja eigentlich, darauf kommt es ja letztendlich an. Also das ist ja auch immer noch mal eine Frage, ob jemand, der politisch aktiv ist und in der Partei ist, auf welche Sachen legt der Wert? Deswegen müssen wir diese Frage natürlich auch klar formulieren. Das stimmt schon. Also ich bin ja auch einer der Leute, die der Meinung sind, das muss eine Öffentlichkeit haben und deswegen muss man diese Ausweichmöglichkeit der geheimen Wahl schaffen. Da mache ich jetzt auch kein Hehl draus, ja, dass es dann in dem Fall halt um öffentliche Abstimmung geht. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Anträgen ist eigentlich ein besonderer, der eigentlich auch offensichtlich ist. Der ständige Mitgliederversammlungsantrag heißt, wir reden beim nächsten Parteitag mal drüber, wie wir das machen wollen. Und salopp formuliert natürlich, sorry. Und der andere Antrag heißt, wir machen das jetzt mal so. Und da wäre ich halt auch bereit, mich dann als Beauftragter zur Verfügung zu stellen, das Ding innerhalb von etwa 2 Monaten umzusetzen. Mit anderen Worten, innerhalb von 2 Monaten die erste solche virtuelle Versammlung zu veranstalten. Das ist der größte Unterschied eigentlich. Justus, kannst du für mich als Außenseiter mal den Link zu deinem Antrag da, oder zu dem anderen Antrag posten? Jo, Sekunde. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich bin gar nicht aus Baden-Württemberg. Ne? Mach nicht. Ist doch egal, wo du herkommst. Ja, genau. Ja, deswegen kann ich auch sagen, das Problem mit der Liquid Democracy sehe ich durchaus gegeben. Ja, also wir haben in Hessen jetzt gute Erfahrungen seit Jahren mit dem virtuellen Meinungsbild zum Beispiel. Es ist aber eben nicht liquid. Ja, also die virtuelle Versammlung in a nutshell ist, es handelt sich um eine Sondertagungsform des Landesparteitages, also der Landesmitgliederversammlung, in Form einer Online-Diskussion mit angegliederter Briefwahl. Also wenn man es mal so formulieren darf, die virtuelle Versammlung drückt sich vor dem eigentlichen heiß diskutierten Problem dadurch, dass es sagt, wir machen das nicht, sondern machen das über eine Briefwahl. Ja, der eigentliche Teil der virtuellen Versammlung findet dann halt nicht virtuell statt. Also kann man so sagen, ja. Nee, aber nee, das doch. Problem, die Diskussion wird auch aufs Virtuelle und auf die nicht zeitlich so eingeengte Ebene. Ja, also zunächst mal, ja genau, also die Diskussion findet online statt. Ich möchte hier mal endlich diese Verballhornung der eingedeutschten Worte entgegentreten. Virtuell bedeutet nicht online. Ganz wichtig. Virtuell bedeutet künstlich, nicht so, wie es erscheint. Also virtuelle Versammlung ist da schon genau das Richtige, denn es ist keine echte Versammlung, sondern eben eine, die nur so erscheint und tut, als wäre es eine. Nun gut, schreibt mir vielleicht in der Diskussion fort, wo sind wir denn jetzt gerade? Ich muss mal gucken. Vor allem würde mich interessieren, das wie viele war vollkommen für Nachvollziehbarkeit. Ist das nochmal jetzt ein extra Punkt zu diskutieren? Haben wir jetzt eigentlich eben auch schon viel genau, drin ja. gehabt, würde ich sagen. Jo, ist im Wesentlichen sehe ich das schon durchdiskutiert, ja. Okay. Ja, Klarnamenspflicht hatten wir auch schon, glaube ich. Jo. Okay, mein Pro-Argument habe ich mit im Prinzip auch schon gebracht, dass wir uns eben bei dem Antrag bewusst erstmal nur in die Lage versetzen, das online zu machen, ohne irgendwie die ganzen umstrittenen Details schon festzulegen. Wurde jetzt auch schon viel zugesagt, ne? Ja, meine wesentliche Widerrede dazu habe ich ja auch schon gesagt. Wie gesagt, es ist halt ein grundsätzliches Bekenntnis, aber wirklich etwas tun tut er nicht. Naja, A, dann B. Also man kann nicht den zweiten Schritt vom ersten machen an der Stelle. So sehe ich das. Deswegen erst nach dem Ob fragen und dann nach dem Wie. Man kann für das Wie durchaus schon Vorschläge geben. Also könnte man theoretisch. Ja, also ich meine, man sieht es ja an dem, was ich gestellt habe. Ich habe auch nicht erst einen Antrag gestellt, in dem so sinngemäß wollen wir überhaupt eine Tagungsform zwischen den Parteitagen oder so. Ich habe halt einfach eine Tagungsform entworfen und die entsprechend formuliert. Ja, du hast dich ja auch dann bewusst den Problemfeldern, die parteiweit diskutiert werden, entzogen in deinem Entwurf. Deswegen sind wir da halt auch bewusst ein bisschen langsamer, weil wir wissen, dass die bei uns im Antrag ja auch mit drinstecken. Ja gut, aber jetzt wüsste ich mal ganz gerne, ich meine, ich habe die Problemfelder absichtlich haben wir ja absichtlich rausgelassen. Ihr habt sie auch im Grunde genommen rausgelassen, aber halt nichts Funktionierendes dann im Ende übrig gelassen. Das ist halt das, was ich mir ein klein wenig aufstößt, wenn ich den Antrag so sehe, weil er ist halt, ja. Eine funktionierende Satzung haben wir dann, also aufgrund der wir dann ein Online-System einführen können. Also ich meine, Mecklenburg-Vorpommern hat das auch so gemacht, damit sie eben ne, schrittweise das angehen können, bevor man da jetzt irgendwie noch sehr viel Energie da reinsteckt, die möglichen Ausarbeitungsformen so zu formulieren, dass vielleicht für jeden was dabei ist. Ja, erstmal fragen, ist es überhaupt in diesem Landesverband ein gewünschter Weg oder nicht? Und dann kann man die Arbeit da an der Stelle vorantreiben oder eben in andere Projekte stecken. Nun gut, im Prinzip sind wir jetzt durch bei den ganzen Diskussionspunkten auf der Wiki-Seite zum Antrag Ständige Mitgliederversammlung. Sind da jetzt noch Fragen offen geblieben oder Punkte noch nicht behandelt worden heute Abend? Höchstens, ob Incredible eventuell nochmal auf eine letzte Entgegnung in unserer etwas länger geführten Debatte noch was sagen möchte oder ob ich da nicht mehr mit einer Antwort rechnen muss. Ach, kannst du das nochmal zusammenfassen? Twitlonger. Ja, genau, mein Twitlonger. Im Wesentlichen, wir hatten uns mal über die, wir hatten mal versucht, auf die Grundsätze, also auf den Grundsatz sozusagen, das Grundsatzproblem der Debatte um Liquid Feedback zu kommen und ja, wir sind da schon in einer recht interessanten Stelle angelangt, wo wir einfach mal gesagt haben, was sind denn sozusagen unsere Zukunftsvisionen. Und würde mich schon interessieren, was du von dem, was ich geschrieben hatte, hältst. Das war jetzt keine Zusammenfassung deiner Aussagen. Was du nach meinem Blogartikel geschrieben hattest. Ja, genau. Hat es noch was mit dem Antrag zu tun oder geht es jetzt schon drüber hinaus? Es ist schon insofern interessant, weil es da ja schon über die Vision geht und ich glaube, die ist teilweise auch unterschiedlich. Also das wird aber dann direkt kritisiert, dass wir diese Vision aufgemacht haben auf der Mailingliste. Da wird dann kritisiert, dass wir ja auf einmal nur über Vision reden. Und ich fand das eigentlich auch einen spannenden Teil, der auch meiner Meinung nach zu kurz kommt. Was sind denn, wir reden ja auch gerade die Probleme von Liquid Feedback in der Umsetzung, aber gar nicht so über die Chancen, aber vielleicht auch Gefahren. umgekehrt auch, also ich meine, Justus hat ja schon auch gesagt, was seine Vision ist, was er sich erwartet von der Piratenpartei und von den Verfahren bei uns, ne? Und das ist halt teilweise divergierend. Ich muss jetzt ehrlicherweise gestehen, ich muss mich da nochmal ein bisschen reinarbeiten. Ich bin da bewusst ausgestiegen, weil das hat einfach damit zu tun, dass ich dass ich ja in der SG-Gestaltung diese Ausschreibung zum Design mache, und da war dann einfach die Entscheidung am nächsten Tag, und momentan ist da einfach viel zu tun. Da habe ich gedacht, das verschiebe ich einfach. Natürlich bin ich in der Diskussion noch weiter drin, müsste jetzt einfach nochmal gucken. Also ich habe jetzt gerade eben mal deinen Blogpost und meine Antwort darauf verlinkt, für die sich von Anfang an reinlesen wollen. Am unteren Ende von dem Blogpost sind die Links inklusive meines Einstiegsposts, seiner ersten Antwort und meiner Antwort darauf. Also es ist recht lesen, es sind irgendwie, ich schätze mal so 5-6 A4 Seiten mindestens. Aber ich denke, sehr interessant zu lesen, einfach auch mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was es wirklich geht, was da für Grundsätze sozusagen aneinander hängen. Ja, und ich denke, auch Erwartungen. Und ich meine, letztendlich geht's ja hier auch, das wäre halt schön, wenn wir das ein bisschen breiter haben. Ich hatte dann doch das Gefühl, dass am Ende nur noch wir beide diskutieren und die Leute nicht mehr so richtig mitnehmen in der Diskussion. Ob da dann vielleicht auch ein Podcast oder so ein Format, wo man danach wieder mehr weniger an der Sachpolitik oder der Sachzwangpolitik, dass wir dann Landesparteitagen irgendwas entscheiden müssen, sondern eben eher auf der Ebene mal frei drüber reden, weil wie gesagt, ich hatte dann irgendwie den Eindruck, am Ende lesen nur wir beide das. Und kleine Anmerkung, Twitlonger finde ich zum Lesen total anstrengend. Vielleicht hast du ja auch noch irgendwie einen Blog oder Wiki oder so, irgendwas, wo man es ein bisschen formatiert reinschmeißen kann. Das finde ich dann angenehmer. Also ich habe mich jetzt schon bemüht, mit Absätzen zu formatieren. Wesentlich mehr mache ich auch im Blog nicht normalerweise. Die Auffindbarkeit ist schwieriger. Also ich glaube, dass das ganz klar, ja. Dass es dann wenigstens irgendwo verlinkt ist, wo man es erwartet. Ja, und kommentieren und solche Dinge. Aber mit der Diskussion und den Antrag scheinen wir dann ja am Ende zu sein. Ja, ich denke, da sind wir eigentlich durch, und die Leute, die sich dafür interessieren können, ich glaube auch mit den aufgeworfenen Punkten da auch noch viel anfangen. Also die Diskussion wird ja an mehreren Stellen geführt, und vielleicht eben auch diesen Diskurs zwischen Justus und mir nochmal genauer angucken, der mit den beiden Links dann eigentlich einen ganz guten Einblick gibt. Ja, dann sage ich auf jeden Fall mal vielen Dank. Also ich fand es jetzt sehr konstruktiv und als jemand, der sich mit der Thematik befasst, sehr interessant immer noch. Ich vermute mal, dass es dann denen, die Aufzeichnung anhören, ähnlich gehen wird. Und wenn es da nichts mehr gibt, würde ich die Aufzeichnung einfach beenden und dann auch zeitnah hochladen. Alles klar. Danke an alle. Und wenn ihr noch Fragen zum Antrag habt, gerne her damit. Ich bin Jo Knopp auf Twitter, und Christoph ist incredible.